Ja, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Samstag, der 15.12.2018. Wir sitzen im Phonodrom. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Ja. Weißt du denn, was heute für ein besonderer Tag ist? Ja, ich habe dich schon dran erinnert. Ja, ich sag noch mehr dazu, aber erstmal sag du. Es ist heute Tag des Tees. Mhm. Und das haben wir schon aktiv genutzt, um bei unseren Freunden aktiv Tee zu trinken. Wir waren vorhin schon im TTT bei Einhard. Genau. Und wir trinken jetzt im Phonodrom Schönfeld die Teegärtner Menta Basil Smash. Genau. Also Minze, Pfefferminz Basilikum auf Deutsch. Aber es ist alles auf Deutsch beschriftet, aber mit englischem Namen. Naja, gut. Kommt gut, heiß und du sagst auch kalt. Als Eistee ist es eigentlich gedacht. Als Eistee ist es super geil im Sommer. Mhm. Aber jetzt gerade, wir haben vorhin schon die ersten Schneeflocken hier in Berlin gehabt. Ja. Ja. Genau. Trinken wir den diesmal alles heiß und ist wirklich sehr gut. Ja. Und heute ist auch der Gedächtnistag für Ludwig Samenhoff, dem Erfinder von Esperanto. Ah, okay. Er ist nämlich geboren am 15. Dezember. Und zwar 1859, kann das sein. Jedenfalls vor langer Zeit. Im nächsten Jahr ist wieder ein runder Geburtstag. Mhm. Ja, von daher passt das. Genau, wir sitzen heute zusammen, weil wir noch ein bisschen was zu ergänzen haben zu unserer letzten Sendung. Lang ist's her. Die haben wir aufgenommen, da ging es um das Wermutspezial von dem Barkonvent. Genau, von dem Barkonvent. Muss man es immer merken, ich habe es mir das letzte Mal relativ häufig falsch ausgesprochen. Und die letzte Folge ging ja wirklich ganz klar um Wermut, das war unser Fokus. Genau. Wir haben aber nicht nur Wermut gemacht auf dem Barkonvent und deshalb wollten wir die anderen Themen auch jetzt hier bringen. Deshalb auch der Warnhinweis Alkohol. Genau. Und es geht wieder ein bisschen um Alkohol, nicht nur. Also gleich zu Anfang geht es gerade nicht um Alkohol, aber später. Und von daher wollen wir ein bisschen über unsere anderen Erlebnisse auf dem Barkonvent sprechen. Mhm. Da gab es ja einige noch und wir haben auch in dieser Folge noch ein paar da zum Vorstellen. Also es ist immer so, man kommt halt nicht drum rum, wenn man ein Thema zwar macht, man bleibt doch irgendwo links und rechts mal kleben. Ja, man lernt Leute kennen, das werden wir gleich noch erzählen, wie das gelaufen ist. Das ging nämlich zum Teil auch über Social-Media-Kontakte. Genau. Und dann, ja, dann ist man eingebunden. Und das jetzt einfach zu verschweigen, weil das nicht das Schwerpunktthema war, ist eigentlich nicht gut. Deshalb also wollen wir natürlich die Sachen auch noch behandeln. Plus, es ist unsere 42. Folge. Genau. Ja, also nicht nur besondere Jahrestage. Genau. Sondern wir haben selber ein Jubiläum, 42. Ja. Genau. Die Antwort. Auf alle unsere, auf alle Fragen. Das Leben, das Universum und überhaupt alles. Das ist genau ja der Sinn des Podcasts hier. Wir beantworten ja quasi alle Fragen. Ja, jetzt 42, genau. Wir geben die Antwort, nur die Frage wissen wir nicht. Naja, gut, also die Fragen müssen ja dann vom Publikum kommen. Genau. Ja, ja, und es ist unsere letzte Sendung vor dem Chaos Communication Kongress, wie ich annehme. Denn nächste Woche schaffen wir sicherlich keine mehr. Nee, ich bin in verreist. Ich bin in Marrakesch. Genau. Und dann ist Weihnachten und dann ist quasi Kongress. Ja. Und dann ist auch das Jahr 2018 vorbei. Wir machen dann auch was in Richtung Podcast auf dem Kongress. Ja. Wir besuchen zusammen ein Seminar über Ultraschall. Genau. Das ist was, Ultraschall? Ultraschall ist quasi ein Aufsatz auf die DAW Software Reaper, die quasi das Podcasten mit der Reaper Software vereinfachen soll, oder kann, plus natürlich noch viele Features, die man so im Podcast haben möchte, mit einbaut. Die Software schreibt Ralf Stockmann plus Team. Und auf dem Kongress wird es einen Einsteiger-Workshop geben für das Thema Ultraschall. Und da wir ja momentan quasi noch etwas klassisch aufnehmen, möchten wir jetzt doch jetzt die nächste Evolutionsstufe auch eingehen. Ja. Und das jetzt dann auch in Zukunft mit Ultraschall machen. Technische Voraussetzungen sind schon da. Die Lizenz von Ultraschall habe ich schon gekauft. Der Mac liegt hier schon auf dem Tisch. Dementsprechend ist im Prinzip alles da. Ja. Und jetzt geht es wirklich dann nächstes Jahr dann wirklich das anders zu machen. Dann gibt es auch Kapitelmarken und Co. Und ja, ich bin sehr gespannt. Bin ich auch sehr gespannt, wie viel wir dann alles auch also umgesetzt bekommen. Ich bin zwar kein großer Fan von Rückblicken vom Jahr. Weißt du, wie viele Folgen wir dieses Jahr gemacht haben? Weiß ich nicht, nicht so viele. Es gab da so Pausen. Ich meine, wir haben ein neues Büro bezogen, neues Podcast-Studio. Genau. Das hat natürlich uns zurückgeworfen, weil wir ja 2 Monate lang gar keins hatten. Und wir waren auch beide sehr beschäftigt. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass es mit dem Podcast nicht so geklappt hat. Wie viel schätzt du, was haben wir gemacht? Hier vom Genussgast 5 Folgen. Mehr. Mehr? Ja. Wir haben einschließlich der letzten Folge haben wir 8 Stück gemacht. Oh ja, immerhin, das ist nicht schlecht. Kommt die 9., also ja. 9 Folgen dafür, dass wir quasi auch 2 Monate studiobedingt nichts gemacht haben, plus irgendwie Sommer war und alles drum und dran, fand ich es gar nicht so schlecht. Also wir schaffen es irgendwie so. Wir schaffen es. Ja, mehr als meine anderen Podcasts. Ja. Also wie gesagt, Klamautercast habe ich nur 3 Folgen dieses Jahr geschafft. Oder 4 Folgen schon. 4 Folgen dieses Jahr geschafft. Das ist ein bisschen wenig. Neusprechfunk, da wird heute noch eine Folge aufgenommen werden. Also haben wir auch was geschafft. Die letzte war ja noch im alten Studio, also 2 in diesem Jahr. Bisschen wenig, aber es ging halt nicht mehr. Und Liedkultur, ja, da gibt es jetzt viele Planungen fürs nächste Jahr. Da war ich in diesem Jahr etwas schwach, aber im Januar werden schon 2 aufgenommen werden. Ich kann es ja schon mal verraten, über Porträtfotografie und über Naturkunde. Und es wird in absehbarer Zeit sogar nochmal einen Brexit-Podcast geben, weil das ja doch sehr virulent wird. Also ist jedenfalls meine Planung. Ja, und von daher wird das nächste Jahr hoffentlich noch ergiebiger werden. Aber man kann wirklich nicht klagen. Also ich finde, man insgesamt, du hast ja auch noch einen Podcast gemacht, also sind hier doch an die 20 Podcasts. Ich glaube es auch, so im Schnitt würde ich sagen, 2 Podcasts pro Monat. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ist nicht schlecht. Und das trotz der erzwungenen Pause von 2 Monaten. Also kann man wirklich nichts sagen. Plus wir natürlich auch hier häufig uns auch getroffen haben, um den Raum aufzubauen, Sachen zu montieren. Das ist natürlich auch Zeit, die wir nicht nutzen konnten, um produktiv zu podcasten. Ja. Mhm. Aber ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe gerade mal geguckt, letztes Jahr haben wir 10 Stück gemacht. Also, ja, also so schlecht sind wir nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also bei allem Gemeckere, bei anderen kommt sicherlich auch mehr. Aber ich denke, so die Beständigkeit ist auch wichtig, dass man halt vielleicht nicht so viel macht, aber immer am Ball bleibt. Ja. Das ist ja der Punkt. Genau. Ich glaube auch, wir haben dieses Jahr eine relativ große Bandbreite an Podcasts auch gehabt. Ja, haben wir auch. Das wird sich, glaube ich, auch nächstes Jahr nicht ändern. Mhm. Wir haben genug Themen definitiv vor der Brust. Also ich glaube, langweilig wird es nicht. Es gibt, glaube ich, das Einzige, was so das Problem ist unsere terminische Organisation. Aber wie gesagt, wir haben jetzt gemerkt, wenn wir viele Termine einplanen, im Voraus blocken, ist es, glaube ich, immer einfacher, weil da auf jeden Fall was zustande kommt, statt irgendwie mal nur von einem Monat den anderen zu planen. Genau. Ja, wir müssen einfach das mit dem Planen besser hinkriegen. Ja, und wir haben auch seit dem Barkonvent einen Instagram-Account, wo ich jetzt gleich was veröffentlichen werde, weil wir vorhin über den Tee gesprochen haben. Der muss natürlich auch online gehen bei Instagram. Ich mache das mal gerade. Und für mich war das ja überhaupt eine Entdeckung, weil ich Instagram vorher irgendwie so ein bisschen abgelehnt habe. Ich dachte, Facebook, das verweigere ich ja sowieso, obwohl es da einen Fake-Account von mir gibt. Also der ist nicht von mir, sondern jemand anders hat den angelegt. Bin da noch nicht gegen vorgegangen, weil das Blöde ist, Facebook will dann sofort alle Details über einen haben, wenn man da irgendwie sagt, das ist das Falsche. Naja, und von daher, ja, also da ist natürlich, also ich habe mich immer so ein bisschen gesperrt gegen Instagram und jetzt habe ich es entdeckt und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, weil das doch nochmal eine andere Community ist und ja, das finde ich eigentlich schon schön. Hm? Ja, okay. So, jetzt wird das hier veröffentlicht, also Tee, den wir gerade trinken. Bin nicht so der Filterfreund, das kommt also im Original hier. Kommt auch auf Twitter und ja. Genau, der Instagram-Account heißt einfach Genusscast. Kann man uns einfach folgen. Maha auf Instagram heißt maha_berlin. Ich auf Instagram ganz normal @hackpete. Dementsprechend kann man uns auch darüber erreichen und ja, uns schreiben. Und wir haben, glaube ich, relativ viele Bilder und auch schöne Bilder von der Barkonvent geliefert. Mhm. Da muss ich sagen, sind, wenn man sich mal diese Hashtags da mal anguckt, was sonst so passiert ist, sind wir schon relativ weit vorne. Das, glaube ich, da mal guten Content produziert. Ja, wir könnten noch mehr Follower haben. Ja, das stimmt. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir denn das Phonodrom hier da bei den Locations? Und ich glaube, ja, müsste drin sein, ja. Phonodrom. Also wir haben 51. Schönhauser Allee 64. Das ist noch das alte? Wenn ich hier bei Instagram Phonodrom eingebe. Okay, aber ich habe das ja eigentlich umgezogen. Die Frage ist, welche Datenbasis nimmt er? Also wenn er Google Maps als Datenbasis nimmt, sollte es drin sein? Ich kann jetzt mal Kreuzberg einfach nehmen, stattdessen. Ja. Ja, aber das müssen wir besser machen. Genau. So, es ist geschehen. Genau, also wir haben Stand heute 51 Follower auf Instagram. Gucken wir mal das nächste Mal, was da so passiert ist. Unser Twitter-Account ist, gucken wir mal, wie der eigentlich ausgesteuert ist, das weiß ich gar nicht. Da haben wir auch schon, naja, 139 Follower. Mhm. Da also schon ein bisschen mehr los. Das Schöne ist, dass wenn wir Fotos machen, landen die auch automatisch auf Twitter. Das ist total klasse. Ja, ich finde das so super. Das ist eigentlich das Gute bei der ganzen Sache. Man muss uns also nicht speziell auf Instagram folgen, weil die wichtigen Fotos natürlich auch dann auf Twitter kommen. Also was natürlich jetzt nicht auf Twitter kommt, sind die Stories. Aber ich glaube, beim Genusscast haben wir noch gar keine Stories gemacht, noch sondern keine. Nur Fotos. Und ich mache bei mir privat immer so ein bisschen Stories auch und das sind halt dann nicht so gute Fotos und so. Und das muss jetzt nicht auf Twitter kommen. Das ist halt dann nur für die Hardcore-Fans. Aber ja, schon gehört eben auch dazu. Ja. Also ich mag das auch mit den Stories. Also ich schaue mir immer sehr gern die Stories von anderen Leuten an. Leider gibt es jetzt seit neuestem dazwischendurch auch Werbung. Das war irgendwie bis vor kurzem nicht so. Oder weiß nicht, ich habe es nicht bemerkt oder so. Das ist schade, aber ich finde es trotzdem immer noch interessant, da die Storys von anderen Leuten anzuschauen. Mhm. Das ist doch immer gut, nicht jede Story ist interessant, aber dann hat man sofort weitergeklickt. Ja, also, das ist ganz gut gemacht. Ich mag das gerade so zum Einschlafen mal, wenn man jetzt nicht mehr was lesen will. So ein paar Storys anschauen, ist dann auch ganz nett. Mhm. Also, wie gesagt, ich mag's. Es ist ein gutes Konzept. Plus gibt auch noch eine Neuerung für nächstes Jahr. Wir bekommen ein neues Logo. Ah, ja. Also, ihr kennt ja momentan unser aktuelles Logo, was im Prinzip das Logo des Phonodroms ist. Also, der Hintergrund des Rundfunkgerätes ist praktisch angedacht, das Logo des Phonodroms. Und vorne dran quasi dieses Handzeichen ist quasi, steht für Spitze, gut, klasse, okay. Und es ist quasi das Genusscast-Logo aufgesetzt. Und es wird dann in Zukunft ein neues geben. Ma hat es schon gesehen, ihr habt es noch nicht gesehen. Seid gespannt, es wird was ganz anderes sein. Und es vereinigt ein bisschen das Thema Podcast. Also man bekommt was auf die Ohren, mal so gesprochen. und das Thema Genuss und das in einem Logo darzustellen, was, glaube ich, ganz gut funktioniert und nicht überlagert ist, war eine Herausforderung. Wir haben uns mehrere Entwürfe angeguckt und gemacht und getan. Ja. Und ich glaube, das ist ja, so. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Also ich wechsle ja ungern Logos. Ja, ich auch. Das ehrlich sagen, weil das halt so ein Wiedererkennungswert ist. Ja. Ich habe ja auch meinen Avatar bei Instagram nochmal verändert und war dann auch nicht so zufrieden. Aber der andere war halt leicht unscharf, das ging halt nicht. Mhm. Ja, und der musste damals auf die Schnelle kommen. Und deshalb musste der geändert werden. Mit dem neuen bin ich jetzt auch nicht so super zufrieden. Aber es ist halt dann irgendwie störend, weil man sich umgewöhnen muss. Und gerade, gut, ich kenne mich natürlich, aber jetzt bei anderen Leuten, wenn die dann plötzlich ihren Avatar oder ihr Logo ändern, dann bin ich immer verwirrt. Weil man sich auch an schlechte Logos dann einfach mal gewöhnt hat. Mhm. Und deshalb würde ich das nicht so oft machen. Aber ich glaube, wir können das jetzt mal machen. Wir haben ein neues Studio. Wir haben... Genau. Wir haben alles neu hier und deshalb müssen wir da auch mal, müssen wir einfach alles neu machen. Genau, mal ans Logo ran. Und ich denke, das Logo ist damals auch eher aus der Not entstanden. Ja, ja. Und ich bin ja auch jetzt nicht so der tolle Logo-Creator. Ich auch nicht. Jetzt ein bisschen mit Abstand, etwas Zeit und auch ein bisschen mal ausprobieren, hat man sich jetzt da mal dran gewagt. Und ich finde, es ist eine gute Grundlage. Ich glaube, von der Grundform her finde ich das super. Ihr werdet es später mal sehen. Vielleicht von wirklich den sprichwörtlichen Inhalt, was da drin ist. Ja, steckt, ich glaube auch. Kann man vielleicht noch was machen. Kann ja kommentiert werden. Genau. Kann ja kommentiert werden. Wir freuen uns ja sowieso immer auf Kommentare und Feedback. Und ist nicht immer so häufig, dass man was bekommt. Es ist überhaupt, ja... Es ist schwierig. Ich habe das Gefühl, dass wenn man mehr so politische Podcasts macht, gut, dann haben wir natürlich beim Neusprechfunk besonders viele Hörer, da kommt dann mehr, weil es dann immer Leute gibt, die sich auch aufregen und so. Ich glaube, das Thema Genuss ist so eins, wo ohnehin die Leute dann lieber zu Hause nochmal eine Flasche Wein aufmachen, ja. Jetzt uns zu schreiben, aber schreibt uns ruhig. Und ich möchte auch, wenn wir das nächste Mal tatsächlich was mit Wein machen, da steht ja einiges an, ja. Vielleicht können wir tatsächlich auch mal vorher ja. bekannt geben, was für Wein kommt, dass die Leute eventuell mittrinken genau, können. Das ist ja definitiv für die Agenda 2018 wird 2019, Entschuldigung, wird das so, also wir wollen es probieren, dass wir eine Live-Sendung machen. Ja. Schon vorher announcen, was wir denn probieren genau. und trinken werden. Genau. Ihr könnt euch das dann bestellen, besorgen. Das müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir das am besten machen. Vielleicht können wir euch irgendwie unterstützen. Mhm. Naja, es ist natürlich schwierig, wenn wir wieder so ein Exklusivpaket machen. Ja. Von Bayer oder von BASF. Kommen sie nicht dran. Die natürlich, kommen die Hörer ja. nicht dran. Ja, also wir brauchen irgendwie. Wir müssen also was machen. Also alle anderen Sachen kommt man natürlich dran. Also wenn das jetzt nicht veraltete Jahrgänge sind. Mhm. Was natürlich passieren kann, weil wir den Wein jetzt schon hier haben und der kann ausverkauft sein, der Jahrgang. Die Winzer, bei denen wir kaufen, sind alle natürlich erreichbar. Genau, liefern alle. Liefern alle und zum Teil geht es ja auch über Amazon. Genau. Also man kann sich das aussuchen oder auch andere. Ich kaufe ja Alkohol gerne, trotz der Versandkosten. Man muss dann halt gleich viel bestellen. Bei Banneke, Feig was flüssig, weil die sehr gute Preise haben, ja. sehr gute Auswahl. Ist wirklich ein Top-Spirituosenhändler vor allen Dingen. Wein haben sie ja auch. Aber vor allen Dingen Spirituosen. Und dann gibt es ja noch aus Österreich den Whisky Expert. Whisky Expert 24 heißt er, glaube ich, der auch andere Spirituosen in super Auswahl hat. Also das sind so die Adressen, wo man Sachen bestellen kann. Wenn es halt mehr um Spirituosen geht. Mit Wein ist möglicherweise schwieriger, aber wie gesagt, es gibt die Winzer, ja. an die man sich auch wenden kann. Wir müssen das halt ein bisschen vorbereiten und dann geht das schon. Und es müssen ja noch nicht alle Weine zum Mittrinken sein. Genau. Weil man ja zu Hause auch jetzt nicht 4 Flaschen Wein aufmacht. Ja. Wir machen das hier, ist manchmal auch schlecht. Ich habe zu Hause bei mir jetzt immer noch offene Flaschen rumstehen, weil man nicht immer aufgelegt ist, gerade bei den etwas trockeneren Weinen, die man abends nicht mal so trinken kann. Das ist natürlich dann schwierig. Außerdem will ich natürlich auch nicht jeden Tag Alkohol trinken. Also ich versuche auch mal ein paar alkoholfreie Tage einzulegen. Ja, also von daher sind dann viele offene Flaschen ein Problem. Und klar, wenn unsere Hörer natürlich sich in großer Runde treffen, können sie natürlich auch viele Flaschen austrinken. Wir hatten ja auch schon mal angedacht, vielleicht auch mal gegebenenfalls ein betreutes Trinken mal zu machen. Das heißt, dass wir vielleicht mal eine Live-Sendung machen, wo wir Hörer einladen. Und dann vielleicht hier im Studio oder woanders. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Wenn wir hier ein bisschen Molton aufhängen und ein Tischmikrofon uns besorgen könnten, könnte man hier, weil das jetzige Studio ja doch größer ist als das alte, könnten wir hier auch tatsächlich mal mit 5 oder 6 Leuten sitzen. Den Tisch kann man auch ausziehen und dann könnte man tatsächlich auch mal in größerer Runde was machen. Das sollte nicht das Problem sein, ja? Also das. Ja, dann brauchen wir natürlich ein Tischmikrofon. Ja, aber das habe ich ja da. Das ist ja nicht das Thema. Oder ein aufgehängtes, damit es nicht entkoppelt ist, wenn die Leute hier anfangen zu tippen oder Gläser abzustellen. Dann nee, ich habe eins, was man einen Arm dran machen kann. Ah ja. Also mit so einem zum schwingenden Arm. Also das müssen wir auch was machen. Gut, jetzt müssen wir aber zum Thema kommen, sonst halten die Leute ab, wenn wir hier immer nur. Also das. Letztes Jahr, neues Jahr, es kommt. Also wir machen einige Verbesserungen im neuen Jahr. Wir müssen uns selber ja auch motivieren und dann geht es am besten, indem man neue Sachen in Angriff nimmt. Genau. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ja, also Thema ist Barkonvent und ja, da hören wir uns doch einfach, also die Idee war, das erste ist ein bisschen außergewöhnlich, deshalb hören wir uns das Interview einfach mal so an. Ja. Und sprechen erst hinterher drüber. Genau, alles klar. Dann mal los. Ja. Hi, I'm Olivia from the company Crops. We're a frozen fruit and vegetable producer. We are here to introduce our new product, the fruit puree portions. So instead of the standard 1 kilo tub of fruit purees, we introduced smaller portions of 10 grams of fruit purees just to make it easier on the bartenders to portionize the fruit puree so they don't have to use a full 1 kilo tub. They can just take one portion, put it in a shaker, and it defrosts immediately in the shaker. So I think it's an easy product to use and it's all natural. So if they want a natural flavor and a full flavor, they can just use the puree portions. Okay, so where's your company located and where you got the fruits from? So we're a Belgian-based company, but as we are a producer, we have different companies or production facilities around the world. So we have a production facility in Costa Rica for the pineapple, for example, and for the papaya. We have a production facility in Poland for most of the berries and some vegetables as well. In Morocco for the strawberries, in Serbia for the raspberries, the plums, the blackberries and things like that. So we have everywhere where the fruit is, we are as well with a production facility. Okay, that's very nice. So you said for the shaker, for the bars, but as well for pure drinking and for non-alcoholic drinks maybe? Of course. So we're here basically with only mocktails just to accentuate the fruits. We also have smoothies, so we have mixes in smaller bags that are pre-mixed with frozen fruits and vegetables, and then you just add some juice to it, put it in a blender, and in 30 seconds you have the smoothies. So it's very versatile. You can use it with alcohol, you can use it as a base for non-alcoholic beverages, so it's a very versatile product. Okay, that's very nice. So let's go over to the tasting and then we will get some samples here. So what we are starting with? We are starting with a smoothie based on kale, mango, banana and lemongrass that is mixed with apple juice. Okay. Yeah. This one? Leave it over to the colleague. Mm-hmm. Yeah, it's a very special taste. I taste banana and some mango could be. Yeah, but it's green, so this is strange. doesn't taste green. It tastes yellow. It tastes like lemongrass, maybe. Yeah. Yeah. That's the first thing you taste. Mm-hmm. After it tastes more the green. Yeah, very special drink. You try it. Yes, well, so it looks very healthy. So that's the first thing. It's green. And the mango and the lemongrass, it's the most dominating fruit in this smoothie. Yeah. So it's very nice and very very refreshing. It's a good breakfast, actually. Yeah, a healthy breakfast as well. Okay, so what's the second one? The red beets, ginger beets it's called. So it's red beets, it's blueberries, it's pineapple, and it's ginger. Yeah. Okay, let's try this one. It's very deeply purple, reddish. So it's very nice. So the consistency is very smoothie-like. So let's see. Yeah, it's special too. I taste the... It has a vegetable taste, I have to say, and berry. It's a mixture of vegetable and red beet, of course, and berries. But it's very, I like it. It's really refreshing, and it's not so sweet. So it's really something on a hot day to drink as a refreshment. It's much more dense than the first one, and the taste of the... of the berries and the ingwer on the end makes it very easy to drink and very enjoyable. And like you said, it's not that fruity, so it does the fruity sweetness is a little in the back. It's more the refreshment of the vegetables, and it's very thick. It's so very nice to drink. Maybe I would add some more water to it to just to smoothing up a bit, because the taste is very intense in this condition. The red beets and then the pepper of the ingwer that comes in the ends. So yeah, you try to have a balanced flavor, that you have different flavors that come at each time as well. So the first flavor you feel is the red beets, and then afterwards the aftertaste is more of the ingwer. Yeah. All right. So what's the next one? What we're having in our cups? The next one is the zesty apple, which is called. It's just green apple puree, and then one portion of lime puree, and then some green tea that is mixed with it. So we just put it in the shaker together, shake it for 2 minutes, and then you're done with your mocktail. So it's much more thinner, so it's a more mocktail-like consistency. It's between green and yellow, so it's a little bit more blurry. And let's see. Yeah. Well, the first approach with the nose tells that there's apple in it. And then if you drink it, yeah, it's not so apple-ish. So there's more, well, there's the green tea, and it's not at all sweet, so it's really refreshing. And it has this apple and tea flavor, and it is really a good drink. I think I like it very much. So I totally agree. The green apple and the green tea taste is very dominating. And like Martin said, it's not too sweet. It's a very easy to drink mocktail. It's very refreshing. I can imagine that one with some ice cubes. And a nice decoration, well, perfect summer drink, and it's quite nice. I like it very much. So then there's another cup, so let's see what's inside there. So here we just used one of the crop puree portions of raspberry, the lime, and some ginger beer together with ginger ale as well. So we used the ginger beer to cut a bit of the zestiness of the raspberry, so it should be a balanced mocktail. All right, let's see. Yeah. Well, it's sour. It's, well, it is refreshing, and especially with ice. Added some ice, and yeah, it is, well, the lime It's very prominent. And it is really a refreshing drink. So the density is it's more like a mocktail again, and with some ice it makes it very a very nice smell and a nice taste, and it's a lot of citron in it, so it's a little bit sour and a little bit hot on the end. So, but if you drink this, you get to sweat. I feel a little bit of sweat now. So I'm quite wondering what's good. Yeah. Let's try the last one. Yeah. So what's the last one? It's our interpretation of a mango lassi. So it's a mango fruit puree portion with a coconut fruit puree portion, and then some ginger ale as well, and a lime portion as well. So it's more of a denser consistency. It's less refreshing. It's more of a heavier taste with the mango and the coconut. All right, let's have a try. Yeah. It's really fascinating. I think the dramaturgy was right. Yeah. We had the most interesting drink at the end. So this is like mango lassi, a thick drink, very fruity. There's nothing in the nose, but it's very fruity and has really special taste. You taste the mango. I like it very much. I think it's a better mango lassi because it's without yogurt, and you get still have the thickness, and it's more refreshing. And you have the creaminess from the mango from the coconut, so it gives you a more full-bodied flavor. Yeah. Yeah, that's definitely the right one. So this is personally my favorite. So I will go for that. So. Ja, we have to hurry, so. Ja, also das war sicherlich jetzt etwas Außergewöhnliches, weil es eben auch auf dem Barkonvent mal um was anderes ging als Alkohol. Finde ich auch gut, wenn man das ein bisschen erweitert, denn in der Bar ist ja sowieso auch, muss man ja auch mal andere Dinge zu sich nehmen, zumal jetzt auch die Tendenz dazu geht, weniger starken Alkohol zu trinken und eben auch andere Dinge zu trinken. Also von daher passte das ganz gut. Jetzt aber zurück zum Kernthema. Ja, und da haben wir uns wieder einen Vortrag mit Tasting angehört. Zwar wieder auf dieser der Tasting-Bühne 2. Und diesmal geht es um Whisky. Whisky. Wir wollten Whisky machen, weil wir da so ein bisschen Defizite haben, Lücken haben. Wir haben ja auch einen Podcast über Whisky gemacht, den wir euch nicht so sehr ans Herz legen, weil wir da noch nicht gut genug waren. Ja. Jetzt haben wir das aber nachgeholt und haben uns fortgebildet. Und ja, wir sind an eine ganz tolle Referentin geraten, Nicola Riske, die das wirklich sehr gut macht. Also im ersten Moment war ich ein bisschen schockiert. Ich sah nämlich ihre Folien. Und die waren voll mit Texten. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kommt aber ein unprofessioneller Vortrag. Aber ich hatte mich wirklich total getäuscht, weil zwar die Folien voll mit Text waren, aber die Präsentation war so, dass das nichts ausmachte. Also ich habe wirklich selten eine so gute Präsentation gesehen. Also Nicola Riske kann das. Also die ist wirklich eine Vollblut- ja, Lehrerin, müsste man sagen. Ja. Oder weiß ich nicht, Professorin oder was auch immer. Also sie macht da ja mit bei dieser Ausbildung für angehende Sommeliers und andere, wie heißen sie noch? WSET. Ja, genau. Da ist sie wirklich eine Top-Referentin. Und zwar vor allen Dingen, weil sie Also sie arbeitet wirklich mit dem ganzen Körper. Mhm. Also der Körpereinsatz ist enorm, also Gestik, Mimik, aber nicht nur das. Also sie hat dann irgendwie über so eine Metapher mit Bäumen gehabt und hat dann so dieses Wachsen des Baums da mit dem ganzen Körper nachgestellt. Also wirklich voller Einsatz und sie kann das Publikum also binden und man ist total, total eingenommen von ihr und von ihren Ausführungen und man kann auch sehr gut folgen und das ist wirklich auch, also sie ist ein didaktisches Naturtalent, also man lernt wirklich eine Menge. Genau, der Vortrag hieß Understanding Scotch Whisky. Genau. Und sie arbeitet natürlich für einen Whisky-Hersteller, aber dieses Seminar war, wie viele auf dieser Bühne, von der Wine and Spirit Education Trust, also WSET, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja. Und sie ist selbst bei Macallan. Ja, aber sie hat jetzt nicht Werbung für Macallan. Richtig, gemacht, genau. Sie hat ganz andere Whiskys dabei gehabt und sie hat das wirklich, auch im Tasting war das sehr systematisch, weil sie eben nicht nur Single Malt vorgestellt hat, sondern eben auch Single Grain und Blended Whisky. Also es gab 6 Whiskys, das ist so das übliche Taste beim Tasting. 5, glaube ich, gab es da. 5? Also sind immer so 5, 6 in der Regel. Und 5, stimmt. Und sie hat natürlich versucht, die gesamte Bandbreite vorzustellen von schottischem Whisky. Und da gibt es natürlich mehr als Single Malt. Das ist ja auch so ein Punkt. Mhm. Wenn man hier in Deutschland zum Whisky kaufen geht, ist es oft so, dass einem suggeriert wird, als wäre schottischer Whisky synonym mit Single Malt. Ja. Und das musste ich eben jetzt hier auch erfahren. Das ist nicht richtig. Und ich habe mich auch gleich in einen Whisky verliebt, den ich auch gekauft habe, der gar nicht Single Malt ist, sondern Single Grain. Also da ist noch ein anderes, andere Getreidesorte dabei. Das ist auch durchaus sehr traditionell in Schottland. Also man muss jetzt nicht meinen, als ein Single Malt, also reiner Malzwhisky, also Malt, also aus Gerste, das Einzige, sondern es gibt halt tatsächlich auch noch andere Getreidesorten, die man dazu nehmen kann. Also natürlich ist immer Malz dabei, weil es ohne Malz nicht geht. Aber man kann eine andere dabei haben und dadurch ergeben sich auch interessante Geschmacksnuancen. Und das muss ich wirklich sagen. Und diesen Girvan Nummer 4, der dabei war, den ich dann auch gekauft habe, das ist wirklich ein ganz toller Whisky, also Single Grain. Der ist auch, das meinte auch die Referentin, ohne Zuckercouleur, deshalb ist der sehr hell. Ja. Aber eine Geschmacksexplosion und ist eben auch von der Distillerie Grant, die man kennt von Glenfiddich. Das ist praktisch die letzte Distille in Familienbesitz. Muss man auch mal sehen. Und für Girvan Nummer 4 heißt deshalb Nummer 4, weil sie da ein spezielles spezielle Distillenkolonne bauen lassen. Das ist deutsche Worte für das ist, das ist eben die Nummer 4. Ja. Und das ist wirklich, also das Ergebnis ist wirklich total überraschend gut. Also richtig, und es ist eigentlich auch ein Einsteiger-Whisky. Ich wollte gerade sagen, vom preislichen Segment her ist es. Und eben auch, weil er nicht so torfig ist. Also die echten Whisky-Liebhaber, die halt so torfigen, rauchigen wollen, die möglicherweise auch noch eine Zigarre dabei rauchen wollen, die werden sich da nicht wiederfinden. Aber ich denke, alle anderen werden sich da wiederfinden. Also es ist wirklich unglaublich, was das für eine Geschmacksexplosion ist. Und das ist wirklich ein ganz toller Whisky. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Und gerade auch, um einzusteigen in Single Grain, weil die Leute sagen, ja, ich bin Single Malt Trinker, ich will da jetzt nicht runter. Aber das ist wirklich, also ganz großartig, also kann ich nur empfehlen. Auch die anderen, die sie angeboten hat, waren natürlich große Klasse und sie hat auch zu jedem noch Erklärungen abgegeben und diese ganzen Distillierapparaturen hat sie da gezeigt, die eingesetzt werden. Ganz, also es war ein unheimlich interessanter Vortrag, wo man sehr viel über Whisky im Allgemeinen noch lernen konnte. Ganz viel hat sie so auch nochmal über, also gerade die Anekdote, wo du gesagt hast, mit dem Wachsen von Bäumen, es ging da um Fässer und Fassarten. Ja. Und wie Fassnoten reinkommen, welcher Fass für welche Whiskys sich gut eignen, wo so das Pairing so ist. Und das muss man sagen, das hat sie wirklich hervorragend gemacht. Muss ich sagen, alle Vorträge, die wir gesehen haben, war das eindeutig der beste Vortrag. Also auf jeden Fall. Wer die Chance hat, diese Frau in einem Vortrag oder ein Tasting zu sehen, tut das bitte. Ja, das ist wirklich extrem unterhaltsam, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Top. Also wirklich. Ja, und man muss ja auch sagen, dieses ganze Barwesen ist auch so eine Männerdomäne. Von daher ist es besonders gut, wie sie sich da eben auch wirklich als Frau nicht nur einfach durchgesetzt hat, sondern einfach an die Spitze gesetzt hat. Das muss man wirklich mal so sagen. Also das ist wirklich wirklich toll. Also das kommt ja noch in erschwerend dazu, dass da die Machos sagen, Bar ist nichts für Frauen. Ich meine, das war ja in Großbritannien tatsächlich lange Zeit so. Das stimmt. Dass Frauen da keinen Zutritt hatten. Beziehungsweise ich habe sogar noch erlebt, dass das zwar schon erlaubt war, aber bei meinem Schottlandaufenthalt galt das irgendwie als unschicklich. Da waren keine Frauen in der Kneipe. Also völlig seltsam. Zum Glück hat sich das geändert und wie gesagt, ich glaube auch, dass sie da sicherlich, glaube ich, in so einer, finde auch so ein Whisky ist so eine typische Männerdomäne irgendwie, habe ich das so assoziiert im Kopf. Ja, das sollte aber nicht so sein. Es ist gut, dass sich das jetzt ändert. Und wie gesagt, die Frau macht das klasse. Und wir hatten natürlich das Schöne und die Gelegenheit, nach dem Vortrag mit ihr zu sprechen. Deshalb, weil wir jetzt den Leuten eventuell Dinge vorenthalten, die kann man aber jetzt noch hören, weil wir ausführlich mit Nicola gesprochen haben. Und noch was, Nicola war auch die Erste, die uns dann geantwortet hat auf Instagram. Ja. Sie hat nämlich zu unserem Foto nochmal sie hat daraus nochmal so eine Dankeskarte Story gemacht. Aber das fand ich auch sehr, sehr nett. Ja, also, das stimmt, genau. Instagram kann sie auch, besser als wir. Ja, das kann sie auch, das stimmt. Ja, wir hatten halt natürlich während des Vortrags ein paar Fotos gemacht. Mhm. Und ich glaube, da ist auch ein oder andere ein sehr gutes Foto von ihr entstanden. Ja. Und sie hat das quasi in ihrem Account dann verarbeitet und uns dafür gedankt, dass wir so eine schöne Fotos von ihr gemacht haben zu diesem Vortrag. Also, wir hören uns das genau, an. Genau, dann mal. Hören auch die Hörer, dass Nicola Riske was zu sagen hat. Genau, alles klar. Bis gleich. Perhaps we can start by introducing, you can start by introducing yourself. Sure. Hi, my name is Nicola Risk, and I am here at BCB representing the WSET, just presenting a seminar on understanding Scotch whisky. I also work full-time for the Macallan as European Brand Ambassador. Yeah, well, you gave a very interesting lecture. It was really very lively. And, well, I enjoyed it very much. And you made us taste five whiskies. Why did you select these five whiskies? The five whiskies that I chose, I felt really represented the category. What I wanted blindly to taste was something that represented the entire category. When it comes to Scotch whisky, we often just think of single malts and blends. And we don't necessarily think about single grains. We don't necessarily think about the five different types of Scotch whisky that are currently being made in Scotland, as well as the different elements that create different single malts or different Scotch whiskies as a whole. So looking at things like distillation, shapes and sizes of stills, production methods, peating or not peating, whether they've been matured in American oak ex-bourbon barrels or sherry seasoned casks. All of these different elements all play into the making of a Scotch whiskey, and it's important to consider each one and to open up our minds and open up our palates and look at the stunning, honestly, flavors, aromas, and everything that that's being done in Scotch whiskey today. For me, it was the first time that I tasted single grain whiskey, and I was really impressed. So what is single grain? It's not a single grain. I think that the name is quite misleading because there's more than one grain in it, isn't it? Well, the whiskey that we were tasting there was Girvan number 4. And single grain, though, means that it comes from a single distillery. Just like single malt, only it's a different production process. So there you're dealing with either corn or wheat with a little bit of malted barley, and typically using column distillation then in the creation of that whiskey. So it's a different process, but single doesn't mean one type. Single means singular, and we have to keep that in mind when we look at both single grains and single malts and how each one, each single one, has its own personality, its own style. Is there a tendency away from single malt to other categories of whiskey? Outside of Scotland, do you mean? On the market. In the market. Yeah. I think so. I think that people around the world, as brown spirits continue to grow, continue to boom, I think that people continue to have a strong curiosity about different whiskey types, different whiskey styles. They also have a lot more knowledge. We all have a lot more knowledge than we did 10 years ago and a lot more curiosity. And so we want to explore these different types. We want to understand these different styles being made in Scotland, whether you're looking at the five different types of Scotch whiskey there or whether you're looking at bourbons, ryes, Japanese whiskeys, even whiskeys being made here in Germany. And are there certain trends on the whiskey in the whiskey markets in general? Trends for whiskeys, absolutely. I think that classics never go out of style. Mm-hmm. And what I always love seeing is the classics always coming forward with whiskeys as well as classics with a twist. What I've noticed at BCB in particular this year is a strong lean on low ABV cocktails. And what I always love with Scotch whiskey is teaching people that single malts don't need to be enjoyed only neat. You can add a drop of water, you can enjoy them on the rocks, you can enjoy them in a cocktail. It doesn't necessarily need to be a boozy, straightforward cocktail as well. You can do a great single malt highball and just use some club soda or a nice tonic, and then with an orange or a lemon twist, it elevates all of the beauty, the beautiful flavors and aromas that are in the whiskey itself, and gives you something nice, light, and refreshing, a little bit more low ABV as well. Yeah, and what is your impression of the Bar Convent in general? I think Bar Convent Berlin is unbelievable. It is unlike anything else I think that I've seen around the world, other than Bar Convent Brooklyn, of course, which made an amazing debut this past June. And so I'm happy to see how, first of all, it brings together the community, how we all learn from each other. I think that being able to connect, yes, look at the trends, see what's going on, not only in Germany, but around the world, but also for us to all connect and get to know one another and learn from each other. Those are some of the best elements of BCB. I come here and I see so many familiar faces, so many dear friends, and I also make a lot of new ones and continue to work across the globe, which is fantastic for all of us. So it's really a pleasure. Yeah, thank you very much. Thank you. Yeah, dieses Jahr haben wir uns auch mal außerhalb der Veranstaltungsräume mal draußen mal bewegt. Und Wetter war ja auch super. Das Wetter war spitzmäßig, muss man wirklich sagen. Hatten wieder sehr, sehr viel Glück und haben mal ein paar Originalstimmen mal einholen wollen von Leuten, die wir einfach angesprochen haben. Und da hatte ich ganz guten Erfolg und habe zwei tolle Gesprächspartner und Partnerinnen einfangen können. Und zwar einmal die Lea, von der ich leider irgendwie die Kontaktdaten verloren habe, die für die Firma Thomas Henry arbeitet, der Hersteller von alkoholfreien Barzusätzen, also zum Beispiel Tonic Water und so weiter und so fort. Und sie ist da im Social Media Team und begleitet quasi das Event von Thomas Henrys Seite mit. Da kann man quasi auf den ihren Social Media Kanälen sehen, welche Veranstaltungen bei denen gerade auf dem Stand sind und welche Bars gerade belegt sind und so weiter und so fort. Und eine ganz, ganz nette Frau. Und ich würde sagen, das hören wir uns einfach mal an. So, wir stehen nochmal auf dem Außengelände von der Station und ich habe jetzt gerade eine junge Dame angesprochen und vielleicht kannst du dich gerade mal kurz vorstellen. Hallo, ich bin Lea, ich bin 22 Jahre alt und dieses Jahr auch das erste Mal auf der Barkonventmesse. Ich arbeite bei Thomas Henry und bin auch dort vor Ort und betreue den Stand mit. Eigentlich bin ich für im Social Media Team, aber da das ja aktuell auch sehr wichtig ist, dass man auch bei den Messen alles digital begleitet und vor Ort ist, und bin ich auch hier dabei. Ich war aber nur am Montag vor Ort und jetzt heute wieder, also habe ich den Dienstag ausgesetzt. Genau, es war für mich eine super interessante Messe, auch da es ja das erste Mal für mich war, war ich echt erstaunt von den imposanten Messeständen und der Größe und generell von der Atmosphäre und vom Feeling hier. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch bei unserem Messestand, wie gut besucht es war, wie motiviert und gut gelaunt die Leute alle waren. Da hatte ich auch im Team irgendwie das Gefühl, dass alle sehr, sehr zufrieden waren. Ja. Okay, und du sagst, du kommst aus der Social-Media-Truppe. Wie passt das denn zusammen mit dieser wirklich Präsenzveranstaltung und die Begleitung durch Social Media? Genau, wir versuchen halt alles mit auf Social Media zu nehmen. Quasi, welche Bartender gerade ihre Shift halten, welche Workshop es gibt, dass wir das mit irgendwie Fotos, Stories oder Videos aufnehmen und so halt den Thomas Henry Followern auf unserem Account, die nicht auf der Messe sein können, BCB nach Hause bringen. Ja. Das ist ja sehr spannend. Und was ist darin deine spezielle Aufgabe? Was machst du? Mit einer Kollegin zusammen bin ich dafür zuständig, dass ich Fotos mache, dass ich die Stories für Instagram plane, damit wir ankündigen können, welche Bartender gerade in welcher Shift mixen. Generell aber auch so ein bisschen Community Management, falls einer Fragen hat, den Stand sucht, dass wir darüber kontaktiert werden können. Was ist so für dich jetzt abseits von Thomas Henry das Highlight auf der Bar-Convent? Das Highlight? Ich finde einfach die Größe und die Vielfaltigkeit der Stände, das ist wirklich toll, und auch einfach die echt super großen, tollen Messestände und mit dem vielfältigen Workshop-Angebot, was wirklich sehr, ja, sehr zeitgemäß ist, würde ich sagen, und super top aktuell und echt spannend. Super, vielen Dank. Okay. Ja, man will ja auch immer was Neues entdecken, eine neue Entdeckung kommt dann als nächstes, nämlich Tequila. War nie so auf meinem Schirm. Meine auch nicht. Ich habe ganz schlechte Erfahrung mit Tequila meiner Jugend gemacht. Aber es gibt auch da ganz interessante Entwicklungen, und wir sind da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen durch einen Österreicher. Also es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen Österreich und Mexiko. Und das ist Padre Azul oder Padre Azul, mexikanisch ausgesprochen. Und da haben wir einen Gesprächspartner, den du auch mehr oder weniger zufällig getroffen hast. In der, als ich, wie gesagt, auf dem Vorfeld von der Station unterwegs war, habe ich halt nach Interviewpartnern geguckt, was da so unterwegs ist, um einfach so ein paar, mal die Sichtweise eines Besuchers mal einzufangen. Ja. Ist mir leider nicht gelungen, es waren dann Aussteller. Und dann habe ich den Marco getroffen. Der quasi in die Arme lief und bereit war, auch mal ganz kurz ein Interview zu geben. Und ich sprach ihn halt an, was er macht, und er erzählte halt, dass er das hier ist als Aussteller, und dann fragt er halt, was und wie und wo. Und da ging es halt um Tequila. Ja, dann würde ich sagen, hören wir Marco, was er zu sagen hat. Ja, wir sind jetzt Tag 3 Bar-Convent und haben uns mal auf den Hof begeben, um mal ein paar Stimmen einfach mal zu hören, die auch die Bar-Convent besuchen. Und neben mir steht einer, der ist mir gerade aufgefallen, der kam gerade aus dem Kühlhaus, und der hat sich dazu bereit erklärt, doch mal ein paar Worte über die Bar-Convent zu erwähnen. Guten Morgen, wer bist du denn? Guten Morgen, mein Name ist Marco. Ich bin, wie man hört, ein Tiroler, also ein Österreicher. Ich freue mich natürlich, dass ich da sein kann beim Bar-Event. Es ist eine absolute Spitzenveranstaltung, richtig gut gemacht. Wir sind Aussteller, wir produzieren Tequila, wir produzieren Padre Azul Premium Tequila. Und das ist natürlich für uns ein Muss, hier auf dieser Messe unsere Ware zu präsentieren und der ganzen Welt zu zeigen, was wir können, neben allen anderen natürlich auch. Ja. Zum wievielten Mal seid ihr schon hier? Ist das erste Mal oder seid ihr schon jahrelang mit dabei? Wir sind das dritte Jahr jetzt hier. Also die ersten zwei Jahre waren wir bei unserem Importeur, Da haben wir bei ihm am Stand ausgestellt. Das war einmal Marc und Schüler und einmal Schlumberger. Und heuer haben wir uns dazu entschlossen, in der Halle 7 hinten eben selber einen Stand zu machen, weil das Potenzial einfach so riesig ist und wir da niemanden auslassen wollen. Das bedeutet im dritten Jahr. Was hat sich dann über die Jahre verbessert oder verschlechtert auf diesem Event? Ich glaube, es kann sich weder was verbessern noch was verschlechtern. Es ist einfach sowas von voll und sowas von Party und sowas von informativ den ganzen Tag von in der Früh bis am Abend, dass man nicht sagen kann, es hat sich verbessert oder verschlechtert. Das Gute ist vielleicht, dass man es jetzt auf 3 Tage gemacht hat. Das ist ein Vorteil für uns Aussteller, weil man einfach mehr Zeit hat, um mit dem Kunden detailliert zu reden. Sehr schön, vielen Dank. Ja, das war jetzt erstmal nur das Vorgespräch und wir sind dann erst zum Stand gegangen. Also wir wären sonst wahrscheinlich gar nicht zu einem Tequila-Stand gegangen, weil das ja nicht unser Schwerpunktthema war. Ja, aber das haben wir natürlich jetzt gemacht und? Ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Ja. Meine, wie gesagt, Erinnerungen zu Tequila waren sehr negativ vorbelastet. Dementsprechend habe ich gesagt, naja, das ist ein Thema, dem möchte ich mich jetzt eigentlich nicht nähern. Aber wir sind natürlich bei einem gelandet, der eine Spitzenqualität liefert. Ja, das also, können wir schon mal sagen. Ich glaube, ich würde mal behaupten, obwohl ich mich in diesem Segment nicht so gut auskenne, er gehört bestimmt zu den Top 10 Tequilas dieser Welt. Glaube ich auch. Was ich da getrunken habe und probiert habe, hat mich komplett umgehauen. Ich hatte was ganz anderes assoziiert im Kopf. Und geschmacklich hat es mich komplett in eine andere Richtung gehauen, wo ich sagte, wow, so kann auch Tequila sein. Das hat ja also wirklich gar nichts mehr zu tun gehabt mit den Assoziationen und dem Geschmack, den ich noch im Kopf hatte. Mhm. Plus natürlich das Ganze außenrum war wirklich der Hammer. Er hat ja nun auch sehr unterschiedliche. Ja. 3 Stück. Die natürlich dann auch nochmal so eine richtige Brandbreite zeigen, da sieht man dann ja auch, was man alles draus machen kann. Und dann hat er natürlich auch noch die Sammlerflasche da gehabt für 1000 Euro. Genau. Also vielleicht muss man sagen, als den ihr Brand Ambassador ist Peter Kretschmer unterwegs, das heißt der Handballer ist es, glaube ich. Ich kannte den auch nicht. Das war ein Riesenplakat und das ist Peter Kretschmer und der war auch irgendwie vor Ort und kenne ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er einen relativ kleinen Stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hatte halt da seine Tequitas mit dabei. Und das Schöne ist, dass die relativ, sie machen 100% handgefertigt, alles ganz traditionell. Hm. 100% Agave, keine Zusätze, gar nichts und liefern da eine tolle Qualität. Nicht nur in der Flasche, sondern muss man auch sagen, das Flaschendesign und wie viel Idee und Liebe da auch in die Flasche reinsteckt, ist wirklich der Hammer. Also man muss sich vorstellen, die Flasche ist ummantelt mit einem echten Leder. Das ist wirklich so eine Lederummantelung. Und zwar ist die angedacht oder angespielt mit diesen mexikanischen Kämpfern, die so die machen so Area-Kämpfe, hat er uns erzählt, gell? Die haben auch so eine Maske aus Leder an. Und dann gibt's dieser Flaschenverschluss ist ein Totenkopf, was natürlich in der mexikanischen Geschichte eine ganz besondere Rolle steht. Wird uns gleich Marco was im Interview noch erzählen. Ja, ich denke, da müssen wir nicht vorgreifen, weil er das alles erklärt. Genau. Und auch allein diese Wertigkeit dieses Verschlusses ist einfach der Hammer. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal uns das Interview an und lassen ihn einfach Marco sprechen. Der hat davon einfach viel, viel mehr Ahnung als wir. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's, Marco. Ja, wir sind jetzt hier am Stand von Padre Azul. Ja, wer seid ihr? Was ist euer Produkt und was ist daran besonders? Ah, was ist daran Besonderes? Das ist eine gute Frage. Wir sind ein österreichisches Unternehmen mit mexikanischen Wurzeln. Also einer unserer Gründer ist verheiratet mit einer bildhübschen Mexikanerin. Und daher kommt die ganze Geschichte Padre Azul ist dort entstanden. Es ist eine kleine Liebesgeschichte dahinter. Es ist in Deutschland entstanden, logischerweise. Und jetzt sind wir seit 2015 auf dem Markt, sehr erfolgreich. Wir sind mittlerweile ein Global Brand. Und wir sind die Killerproduzenten von Blanco über Reposado, Añejo bis jetzt zum Extra Añejo bzw. zum Cristalino. Ja, und das Barkonvent, wie schätzt ihr das so ein? Also Barkonvent ist, glaube ich, in die Veranstaltung in Europa nicht mehr wegzudenken. Das ist die wichtigste Barkeeper-Veranstaltung, die es überhaupt für uns gibt. mit keiner vergleichbar. Wir freuen uns jedes Jahr, wenn wir hier sein dürfen, und sie wächst jedes Jahr und wir bekommen internationale Aufträge durch diesen Event. Wichtig für uns ist natürlich auch immer zu wissen, was so die Trends sind. Also was ist eurer Meinung so der Trend in der Bar oder auch auf dem Markt? Ich glaube, der Trend geht generell in Richtung Qualität. Der Konsument ist gerne bereit, sein Geld auszugeben. Er trinkt weniger, aber er trinkt dafür qualitativ hochwertigere Sachen. Und da sind wir genau richtig. In diesem Segment, da bewegen wir uns gerne. Ja, vielen Dank. Den ersten, was wir jetzt verkosten, ist Padre Azul Blanco. Also direkt nach der Destillation in die Flasche abgefüllt. Wir lassen die Agaven 8 bis 10 Jahre wachsen. Dann geben wir sie in die alten Öfen noch, garen sie dort für etwa 24 Stunden und fangen dann mit dem Destillationsprozess an. Ja, dann müssen wir direkt jetzt mal probieren. Salut. Salut. Ja, also Farbe, sehr klar, hell. Ja, wie man es eigentlich auch erwartet. Und in der Nase, ja, Alkohol, also und auch Tequila. Also ich glaube, er hat wenig Nase, aber das, was man erkennt, ist schon Tequila, finde ich. Also es ist schon ein typisches Aroma. Und im Geschmack. Ja, ganz toll. Also es fängt sehr leicht an, dann entfaltet sich halt Tequila-Aroma, so ein bisschen, ja, Holz kann man durchschmecken, und auch, aber auch eine gewisse Fruchtigkeit, Zitrus, und dann im Abgang bleibt das eigentlich, es ist ein mittellanger, also Medium-Abgang, könnte ich sagen, also es bleibt halt dann doch noch ein bisschen bestehen, der Geschmack, also insgesamt wirkt es sehr elegant. Also bin sehr überrascht. Ich bin nicht so der Tequila-Trinker, aber das ist ein Einsteiger-Tequila, würde ich sagen. Also ich bin jetzt schon ein bisschen begeistert. So, ich probiere es mal ebenfalls. Ich habe auch lange keinen Tequila mehr getrunken, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. In der Nase ist da wirklich, man merkt so die Agavennote, die ist vorhanden, aber auch etwas alkoholisch, das merkt man schon. Er geht wirklich mit diesen ätherischen Ölen, geht richtig gut in die Nase rein. Farbe ist absolut klar und der Geschmack. Sehr angenehm. Am Anfang ist es sehr fruchtig, sehr, sehr breit, sehr, auch sehr dick im Mund. Und dann merkt man so ein bisschen so ein leichtes öliges Aroma und dann kommt der Alkohol und ist im Abgang immer noch da. Spüren also quasi immer noch. Ich nehme mal einen zweiten Schluck. Sehr einfach zu trinken. Nicht sehr scharf. Ich habe jetzt eine gewisse Schärfe erwartet, weil von der Nase her merkt man so doch deutlich den Alkohol. Aber im Abgang ist er wirklich doch sehr, sehr angenehm. Ja, was hast du als Experte zu unserer Einschätzung und zum Geschmack? Ja, also ich kann euch da recht geben in eurer Einschätzung. Mich freut es natürlich, wenn man immer wieder unser Produkt verkostet und das auch dann kategorisiert und sagt, elegant und im Abgang sehr gut. Wir haben ja nicht umsonst in unserem Slogan drinnen, probably the smoothest tequila on earth. Also wir schauen schon, dass dieser alte Gedanke von Tequila trinken, wo man doch seit 2 Tagen seines Lebens verloren hat, mit unserem Premium-Produkt ad acta gelegt wird und dass wir da in Zukunft schon über Qualität reden. Peter muss noch was zur Flasche sagen, denn die ist außergewöhnlich. Ja, ich bin ja mal so der Flaschenbesprecher. Das war jetzt der hier, ne? Der erste. Also, Blanco. Also, Flaschendesign ist der Hammer. Wo fange ich an? Es ist eine 0,7 Liter Flasche, hat 38%. Die Flasche ist eine Glasflasche, ein helles Glas. Und um diese Glasflasche ist quasi so ein Mäntelchen gemacht, wo das Logo draufsteht. Sehr modern gemacht. Tequila Blanco, 100% Agave. Und man merkt, es ist so ein, ist glaube ich Leder. Zumindest fühlt es sich wie Leder an, Kunstleder. Und dann das Logo ist quasi mit so metallischen Elementen nochmal haptisch rausgearbeitet. Man sieht so Engelsflügeln in Blau. Am Hals hat man quasi auch nochmal so eine Banderole drum aus Metall, wo drauf steht 100% Agave. Und dann kommt wirklich so der Hammer, da ist so ein Totenkopfverschluss drauf, wirklich mit einem richtigen Totenkopf drauf. Dementsprechend ist es sehr, sehr beeindruckend, diese Flasche. So, wir nehmen gerade mal den Verschluss. Oh, der ist richtig massiv. Das ist also jetzt kein Kunststoff oder sonst irgendwas, sondern richtig irgendwie Messing, kann das sein? Zamba, genau. Und ein richtig edler und Verschlusswerk, sehr, sehr gut in der Hand liegt. Macht das ganze Produkt sehr, sehr wertig. Ja, klar. Also von unserer Sicht, die Flasche, da haben wir uns was dabei gedacht natürlich. Ja. Die fängt oben beim Kopf an. Der Totenkopf ist ja ein sehr, sehr positives Symbol in Mexiko. Es ist eigentlich das Zeichen, die Verbindung vom Dia de los Muertes, der Tag der Toten am 2. November, was ja einer der wichtigsten Feiertage in Mexiko ist. Und da ist der Totenkopf, der Calavera, die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten. Die feiern da ein riesiges Fest. Das heißt, der Totenkopf selber ist eine Hommage an die mexikanische Kultur. Genauso der Lederbezug mit den Ösen und mit dem Lederriemen, das ist eine Hommage an die Lucha Libres. Die Lucha Libres sind ja in Mexiko diese Wrestler, die sich dann diese Masken überziehen, wo sie hinten eben diesen Verschluss dann oder diese Schnürung haben. Und es ist ein sehr, sehr angesehener Beruf in Mexiko. Also dazu. Und Padre heißt ja nichts anderes wie Padre, also der Vater, der Wegbegleiter, der Freund, der Beschützer. Es gibt aber noch was in Mexiko. Wenn man bei uns irgendwas in der Hand hat in Europa, dann sagt man, wow, das ist cool. Oder wir Tiroler sagen, das ist lässig oder bärig. Der Mexikaner sagt, que padre. So, wie wunderschön ist denn das? Que padre. Und da kommt unser Padre her. Azul ist nichts anderes wie blau. Und da wir 100% blaue Webergabe verwenden, haben wir das ins Wort mit eingebaut. Ja, sehr interessant. Jetzt geht's bestimmt gleich weiter mit dem nächsten. Reposado. Vielleicht kurz zum Reposado. Reposado muss ja, dass er laut CRD, das ist dieses Tequila Regulation Council, muss er 2 Monate, also ein Blanco, mindestens 2 Monate im Eichenfass gelagert werden. Das ist die Vorgabe für einen Reposado. Wir lagern unseren Reposado mindestens 8 Monate nach. Dadurch bekommen wir einfach mehr Holz und mehr Produkte aus dem Holz heraus. Und jetzt probiert es einfach mal und lasst es auf der Zunge zergehen. Ja, ich fange mal mit der Farbe an. Also Gold, helles Gold. Also wahrscheinlich, wenn man das nach der genauen Einteilung macht, würde ich sagen, so zwischen Lemon und Gold. Aber sehr klar, also auch toll in der Farbe, muss ich wirklich sagen. Und jetzt auch vom Bouquet, man merkt so ein bisschen die Fassnote im Bouquet. Also ganz toll. Ja, also noch eleganter sozusagen. Und jetzt bin ich auf den Geschmack gespannt. Ganz ausgezeichnet, eine richtige Geschmacksexplosion. Wieder am Anfang Fruchtnoten und dann kommt das Holz durch. Ein bisschen so dieser Fassgeschmack, vielleicht Tannin, auch ein bisschen vanillig, fast schon, würde ich sagen. Und dann auch wieder im Abgang nachhaltig. Also wirklich nachhaltiger Abgang. Also ganz toll und sehr elegant. Ja, also vom Geruch her kann ich es bestätigen. So eine leichte Fassnote, so eine raue Fassnote ist mit dabei. Man merkt, ich glaube, die Eichenfässer werden das erste Mal überlegt. Kann das sein? Oder ist relativ viel Frischfass dabei? Das sind gebrauchte Jack Daniels Fässer meistens. Oh, das ist ja sehr, sehr spannend. Am Anfang sehr fruchtig, sehr ölig und dann kommt so der zweite dicke Körper nochmal mit einem sehr, sehr schönen Agaven-Fassaroma und der Abgang ist auch viel, viel eleganter, bedeutend smoother. Der Alkohol ist sehr, sehr zurückhaltend. Man merkt, dass er vorhanden ist, aber er ist nicht so aufdringlich. Also er macht das Ganze sehr, sehr rund. Auch beim zweiten Schluck definitiv. Die Alkoholnote ist wirklich sehr, sehr schön in der Gesamtfrucht und in den Körper mit eingebunden. Gefällt mir sehr gut. Ja, Nachgeschmack nochmal. Also er ist tatsächlich anhaltend. Ich habe den Geschmack immer noch im Mund und die Süße kommt dann auch durch. Ja, das ist unser Reposado. Wie gesagt, 8 Monate nachgelagert. Und wir gehen jetzt zum nächsten über. Und das ist der letzte, den wir jetzt probieren. Das ist unser Añejo. Ein Añejo muss, dass er, wie das Wort schon sagt, ein Jahr mindestens gelagert werden im Eichenfass. Wir lagern wieder in hauptsächlich Chardonnay-Fässern nach. Und wir lagern 18 Monate. Alles, was über 2 Jahre dann ist, ist ein extra Añejo. Aber wir glauben, dass wir eben nicht nach einem Jahr unseren Añejo herausnehmen müssen, sondern dass wir ihn mindestens 1,5 Jahre lagern lassen. Also vom Aussehen her wieder golden amber, also light amber, also helles Bernstein, würde ich sagen. Heller Bernstein. Und in der Nase... Ja, wieder sehr elegant. Nicht so rau wie der andere, aber Fassnoten sind drin. Auch Vanillenoten. Gut, das kommt aus dem Fass natürlich, klar. Und jetzt bin ich auf den Geschmack gespannt. Ja. Ganz, also auch wieder... Eine Geschmacksexplosion. Geht wieder los mit Zitrusnoten. Eigentlich jetzt gar nicht mehr so der Agave-Geschmack. Also wenn man das blind... Ja, doch, ein bisschen kommt er doch im Abgang. Also im Nachgeschmack merkt man das Agave-mäßig. Ich hätte am Anfang erst gedacht, oh, das ist gar kein Tequila. Aber im Abgang merkt man es dann schon. Aber sehr feine Holznoten, auch eine gewisse Süße, sehr harmonisch zwischen Holz und Süße ausgeglichen. Also wirklich ein tolles Produkt, auch ganz, ganz elegant. Also das kann man eigentlich jedem anbieten und ist vielleicht auch was für Leute, die sagen, oh, Tequila, das ist für mich zu rau. Der ist aber wirklich von einer ausgesprochenen Eleganz. Also von der Nase her ist ja der Alkohol nicht so präsent wie bei den anderen. Dafür merkt man ein bisschen mehr Fass und auch Vanille dadurch. Jetzt habe ich mal den ersten Schluck. Viel, viel dicker, öliger. Am Anfang stimmt, kommt eher die Fruchtnoten durch. Ich würde am Anfang sagen, der kommt eines Rummes sehr gleich. Und dann kommt die Agave. Dann ist er auch wieder sehr, sehr breit und sehr dominant im Mund. Aber der Abgang ist mir etwas kurz. Ich nehme jetzt nochmal einen zweiten Schluck. Ja, man merkt erst, wie gesagt, im hinteren Teil der Zunge, dass es wirklich um Tequila sich handelt. Und der Abgang ist nicht so langanhaltend wie beim Vorgänger, aber insgesamt ist er etwas cremiger, etwas smoother als die davor. Ja, also wir empfehlen unseren Añejo gerne zu Zigarren, zu einer gemütlichen Runde, wo man vielleicht früher einen Rum hergenommen hat oder einen Whisky, wie ihr schon gesagt habt. Da eignet sich unser Añejo ganz hervorragend. Wir sind erhältlich in der 0,05, in der Miniatur, nicht so für Weihnachtsgeschenke, für Minibars. Wir sind jetzt gerade in Bars eingezogen, wie jetzt zum Beispiel der Bayerische Hof in München in den Minibars oder Rumors. Oder ich habe gestern das Waldorf Astoria hier in Berlin fixiert, dass wir hier Masterclasses machen und. Also wir sind schon ein schräger Brand, aber mit extrem viel Potenzial in Top-Häusern gelistet zu werden, und das sind wir ja auch schon. Wir haben einen unserer Partner, ist aus der Familie Swarovski, also wir haben Swarovski mit an Bord, und wir haben jetzt seit einem Monat den Patrick Schwarzenegger, das ist der Neffe vom Arnold Schwarzenegger, was ja auch ein Österreicher ist, den haben wir seit einem Monat jetzt bei uns im Unternehmen drinnen. Also international sind wir sehr gut aufgestellt, und wir beliefern mittlerweile von Malaysia bis nach New York City diese Bars der Welt. Wir sind ein Global Brand, und das in 3 Jahren ist uns schon was gelungen. Wir sind sehr stolz drauf, aber wir haben noch Potenzial nach oben. Ja, das glaube ich auch. Also wirklich sehr interessant, und ich bin jetzt zum ersten Mal auch von Tequila überzeugt, muss ich sagen. Ich muss auch gerade überlegen, mein letzter Tequila ist bestimmt schon 10 oder 15 Jahre her. Ich glaube, da habe ich eher so schlechte Erfahrungen mit vielleicht auch einem nicht sehr hochwertigen Produkt. Und man merkt doch, dass Tequila auch ganz anders sein kann, als was ich so ganz klassisch bei mir im Kopf hatte. Genau, das ist ein bisschen in Europa noch, in Amerika ist das bei weitem nicht mehr so, auch in Asien nicht. In Europa hat man immer noch dieses Tequila, ich schieße mich ins All-Gefühl. Ja, und dieses Feeling muss einfach weg und da arbeiten wir seit 3 Jahren dran. Wir wissen, wir sind in Europa die Speerspitze, wir sind seit 3 Jahren die Speerspitze, aber mittlerweile merkt man, dass viele andere internationale Marken nachziehen nach Europa. Warum kauft Bacardi Patron? Warum kauft die Diageo Casamigos? Das sind alles so Hinweise, wo sie wissen, okay, Amerika ist mehr oder weniger gesättigt, aber wir haben in Europa extrem viel Potenzial. Und da sind wir am richtigen Weg. Wir freuen uns über jeden Kunden. Wir freuen uns, dass wir unser Produkt in Europa vertreiben dürfen. Und alles andere kommt dann eh von selber. Super, vielen Dank. Gerne. Ja, das nächste ist wieder was Außergewöhnliches, worauf wir sonst gar nicht gekommen wären, gäbe es nicht Social Media. Und zwar bin ich angetwittert worden von jemandem, den ich schon seit 2009, glaube ich, kenne, damals noch aus der Piratenpartei. Und der war auf dieser Veranstaltung auf einem Ticket irgendwie von seiner Schwester, die für O'Donnell Moonshine arbeitet. Das werden wir uns gleich anhören, was das ist. Und das war, ja, der sagte, kommt doch mal dahin. Und dann bin ich natürlich sofort dahin gekommen und dann haben wir uns dort getroffen. Und das war natürlich auch interessant, weil man Leute wieder trifft, die man lange nicht gesehen hat auf dieser Veranstaltung und Dinge kennenlernt, die total überraschend sind. Also wir verraten jetzt mal nichts. Am besten hört ihr euch das an. Genau. Wir lassen einfach mal Judith sprechen. Genau. Wir sind hier am Stand von O'Donnell und da interessiert mich natürlich, wer bist du und was ist das für ein Produkt? Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Judith. Ich arbeite als Vertriebsleiterin bei O'Donnell Moonshine seit mittlerweile einem Jahr. Und O'Donnell Moonshine ist 2014 gegründet worden von meinen beiden Chefs. Zwei Kölner Jungs, die während ihrem Studium diese grandiose Idee hatten, als sie in Amerika Urlaub waren, das aufgeschnappt hat oder haben. Und Moonshine ist ja nur ein Synonym, beziehungsweise bedeutet in Englisch einfach nur schwarzgebrannter. Das hat man während der Prohibition in Amerika 1920, also um die 20er rum, damals heimlich in den Wäldern haben die Bauern sich da ihre Getreide, Mais, alles was sie kriegen konnten, Sachen genommen und heimlich in den Wäldern gebrannt. Das Ganze in Mason Jars, Einmachgläser genannt, umgefüllt und in Weinkisten strohverpackt über die Grenzen geschmuggelt als Honig, Marmelade, was es halt so hergab gerade. Und O'Donnell, unser Name selber, ist unser Namensgeber, ist Spike O'Donnell, einer der größten Mafia-Bosse während der Prohibition, der quasi damals ganz groß im Business war. Und an dem halten wir uns quasi so ein bisschen fest und machen jetzt hier Premium-Liköre tatsächlich. Und Abnehmer sind jetzt vor allen Dingen Bars oder geht das mehr so an Einzelkunden? Genau, also momentan ist es so, dass wir tatsächlich hauptsächlich in inhabergeführten Geschäften untergekommen sind. Das geht vom Tattoo-Studio, Barbershop über zum Getränkefachhandel schon, vereinzelt Lebensmitteleinzelhandel und eben natürlich auch Bars, aber auch in Tabakgeschäften oder Feinkostläden, sowas alles mit dabei. Wir sind natürlich jetzt hier auf der Barkonvent, um eben genau diese Bar-Szene mal so ein bisschen auszuchecken. Was gibt es alles? Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie viele Aussteller es insgesamt gibt, aber ich habe insgesamt nur 2 Konkurrenten im Moonshine-Business gesehen. Beide sind uns bekannt und eigentlich keine Konkurrenz für uns, müssen wir ganz ehrlich sagen, was zumindest die Liköre angeht. Und genau, deswegen sind wir hier, um Kontakte zu machen, um zu gucken, wie es ankommt bei der Bar-Szene. Und nächstes Jahr werden wir dann hoffentlich auch da durchstarten. Und was ist der Eindruck? Was ist dein Eindruck von der Barkonvent? Ist das gut oder bringt euch das was? Und gibt es irgendwelche Dinge, die vielleicht verbessert werden können? Tatsächlich ist es unsere allererste Barkonvent. Wir waren vorher noch nie mit dabei. Es ist eine tolle Erfahrung. Wir haben gute Kontakte bis jetzt schon machen können, würde ich behaupten. An die wir gerne danach auf jeden Fall anknüpfen. Gerade im internationalen Bereich ist es für uns hier interessant gewesen, weil wir auf der Suche sind nach Distributeuren europaweit oder sogar weiter hinaus. Und barmäßig, ja, wir erhoffen uns da schon, also wir haben gute Kontakte knüpfen können hier. Viel Interesse ist uns entgegengebracht worden, positives Feedback bekommen. Und ja, ich denke, dass sich die Barkonvent in dem Sinne für uns auf jeden Fall gelohnt hat und wir eventuell dann nächstes Jahr auch wiederkommen möchten. Ja, jetzt die schwierige Frage nach den Trends und der Zukunft. Da möchten wir natürlich immer so ein bisschen ja, was wissen. Was kommt oder was, wie wird sich der Barmarkt so weiterentwickeln, gerade auch im Hinblick auf eben solche doch außergewöhnlichen Dinge? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also meine persönliche Meinung ist, dass der Trend, was Gin angeht, glaube ich, langsam gedeckt ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Man sieht es ja auch hier, 70% der Aussteller bringen oder haben Gin dabei in irgendeiner Art und Weise. Es wird, glaube ich, eben das Außergewöhnliche gesucht. Bestimmt auch immer wieder gefunden in verschiedenen Gin-Sorten oder eben auch Whisky. Aber wir mit unserem Moonshine sind da, glaube ich, auch ganz weit vorne jetzt und rollen das Feld so langsam von hinten auf und hoffen, dass es in die Richtung geht auf jeden Fall. Liköre sind sehr gefragt, gerade Premium-Spirituosen oder Premium-Liköre, wie wir sie hier haben, gibt es in der Art nicht, also nichts in der Preiskategorie. Und genau, da hoffen wir, dass die Leute den Trend auf jeden Fall mitnehmen. Bis jetzt kommt es super an. Unsere Gläser werden deutschlandweit schon in über 1000 Geschäften verkauft und das Feedback ist phänomenal. Und wir hoffen, dass es natürlich auch in den Bars dann so angeht. Deswegen haben wir jetzt auch unsere Mini-Shot-Gläser herstellen lassen, die man quasi to go oder einfach in die Hand in der Bar gedrückt, in der Hand gedrückt bekommt und dann so vor Ort, ob jetzt als Shot eben oder mit einem Filler trinken kann. Und ja, das ist ein Trend, der jetzt hoffentlich dann bald losgeht. Wir starten damit jetzt und gibt es so in der Art noch nicht. Haben wir noch nicht gesehen. Ja, vielen Dank. So, als erstes habt ihr jetzt den Bitter Rose. Der Bitter Rose ist ein 25-prozentiger Likör mit Grapefruit, Hagebutte und schwarzem Holunder. Wird von den wirklichen Kennern sehr gerne pur getrunken. Die meisten Damen spritzen den sich auf im Sommer auf Eis mit Soda oder ganz alternativ einfach mal Insekt mit dazu als Geschmacksträger. Sehr fruchtiges Aroma durch die Grapefruit, eine leichte bittere Note. Genau, lasst euch schmecken. Ja, ich probiere ihn mal. Also er sieht hier im Glas sehr, ja, so Bernstein bis rot aus. Also ganz interessant von der Farbe. In der Nase ein süßlicher Geruch, klar, Likörgeruch. Ja, fruchtiger Geschmack. Ein bisschen bitter, also Frucht und bitter. Tatsächlich so fast schon angelehnt an Wermut, könnte man sagen. Also praktisch eine Art Wermut-Likör, wenn man will. Hat auch ein bisschen was Medizinisches so als Anklang, aber sehr interessant auf jeden Fall. So, ich mache mal eine Nase. Eine Nase ist wirklich, man merkt, die Bitterorange kommt sehr stark durch. Man merkt so ein leichtes, bitteres Aroma. Alkohol kaum, man merkt halt nur die Frucht. Jetzt probiere ich mal. Ja, erster Augenblick ist wirklich, die Bitteraromen kommen, schön. Dann wird es einmal sehr, sehr breit, sehr vollmundig. Und dann ist er ein bisschen trocken und die Süße verschwindet komplett. Ja, auch im zweiten Mal. Erinnert mich so ein bisschen an irgendein Bonbon, was ich kenne. Nach irgendwas, so nach Süßigkeiten schmeckt es. Und wirklich sehr gefällig, weil man schmeckt den Alkohol nicht. Ja, es ist Likör, es ist sehr süß halt, klar. Genau. So, weiter geht's mit unserem Bratapfel. Da haben wir, oder wie unsere meisten Kunden sagen würden, der weihnachtliche. In der Nase ganz, ganz tolle Aromen von der Bittermandel, weil die auch wirklich gut vertreten ist in diesem Likör. Aber Hauptbestandteil ist tatsächlich der Apfel, also auch der Apfelsaft damit. Und leichte Zimt-Vanille-Aromen. Wunderbar, als purer Shot genießbar, wirklich ganz süß und süffig, wie wir so schön sagen. Wird in der Weihnachtszeit alternativ mit allen möglichen Sachen aufgeputscht oder einfach warm gemacht und noch frisches Obst rein. Hier der Favorite heute und auch gestern hier schon angekommen, mit Gingerbier aufgegossen auf Eis. Ja, das kann ich bestätigen. In der Nase sehr deutlich Zimt und Bittermandel. Bittermandel, das ist ja angeblich der Geruch von Ciancali. Also. Aber es wird sicherlich uns besser bekommen. Achso, die Farbe, sehr hell. Also Lemon nach der Klassifikation. Ja, süß, aber nicht zu süß. Auch Fruchtnoten. Und dann eben auch nochmal dieser Bittermandelgeschmack, Zimtgeschmack. Tatsächlich was Weihnachtliches, aber auch mit Fruchtnoten. Also sehr interessant. und ein wirklich leckeres Getränk. Meine Nase sagt mir, es ist Marzipan und es ist Marzipan pur. Das so riecht es. Das riecht wie so ein frischer Marzipanblock. Natürlich geprägt durch die Bittermandel. Der erste Sip, ja, es kommt anschließend eine kleine Trockenheit, dann kommt die Frucht. Da merkt man ganz stark der Apfel. Es könnte auch Bratapfel sein, der so ein bisschen als Aroma durchkommt. Und dann kommt eine leichte Süße, eine Likörsüße mit ein bisschen Alkohol, was aber den Alkohol sehr gut einbindet, weil die Süße ist doch sehr, sehr dezent und dementsprechend ist auch der Alkohol in dieser Süße vertreten und dementsprechend kommt es nicht so klebrig rüber, sondern sehr, sehr angenehm. Ja, sehr schön. Dann machen wir weiter. Genau, so, last but not least, was auf alle Fälle nicht fehlen darf, ist unsere harte Nuss. Ein wirklich vollmundiger Haselnusslikör, leichte Nougat-Karamellnoten. Also zu dem würde ich am liebsten fast gar nichts sagen, weil er einfach phänomenal gut ist. Unser absoluter Bestseller wird, ich persönlich trinke ihn auf Zimmertemperatur am allerliebsten. Auch ohne Eis, ohne alles, so wie er ist. Manche bevorzugen ihn tatsächlich gerade zur kalten Jahreszeit gern mal im Kakao oder in einem Kaffee drinne. Ja, spricht oder sieht selber, schmeckt selber, ist es ganz, ganz lecker. Ja, zuerst zur Farbe, also wir hatten ja jetzt Light und Bernstein bis Rot und jetzt diese Farbe ist halt ganz klar Gold, also auch von der Farbe gut zu unterscheiden, auch ganz klar natürlich. Geruch ist nussig, tatsächlich ist schon am Geruch kann man die Nuss schon erkennen. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, ganz toller Geschmack. Also es ist richtig, eine richtige Geschmacksexplosion. Nussig, aber auch ganz kleines bisschen Fruchtnote. Die kommt wahrscheinlich aus der Nuss. Also sehr angenehm zu trinken. Also wirklich klasse. Ja, in der Nase. Es ist eindeutig geröstete Haselnuss. So kommt es rüber. Sehr frisch geröstete Haselnuss, also quasi direkt aus dem, wenn man es aus dem Rösttopf gerade rausnimmt und das erste Mal quasi an die Luft gibt, ist genau dieses Aroma, was einem dann entgegenschießt. Jetzt probiere ich mal. Oh ja, eine Nussexplosion. Nuss, also Haselnuss schmeckt man durch, aber auch so ein bisschen Mandeln. Da kommt auch so ein bisschen eine leichte, ganz dezente, aber sehr angenehme Bitternote mit rein. Dadurch macht das Ganze nicht zu süß und der Abgang ist bedeutend lang. Also ich merke immer noch die Nuss in meinem Mundraum. Ist wirklich sehr, sehr langanhaltend. Und der Alkohol spürt man so ein bisschen, aber nicht sonderlich viel. Also ist auch wieder sehr, sehr schön eingebunden. Und der Nachgeschmack ist nach wie vor da. Jetzt nehme ich den zweiten Sip nochmal. Ja, phänomenal. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut trinken. Man merkt den Alkohol kaum. Die Nussaromen überwiegen wirklich und macht es aus der ganzen Geschichte wirklich ein sehr, sehr rundes Produkt auch. Ja, ich glaube, das ist ein Likör, der jedem schmeckt, der jedem wirklich schmecken kann. Also auch Leuten, die sonst keine Likörtrinker sind dann, glaube ich, sofort überzeugt. Und dann kann man ihn natürlich auch noch mischen für Longdrinks. Also ich glaube, dass es wirklich ein tolles Produkt ist. Die Flasche ist ja schon beschrieben worden, ist ein bisschen außergewöhnlich. Vielleicht sagst du doch noch mal was zur Flasche. Also die Flaschen sind Einmachgläser, ganz klassisch. Hier an dem Stand steht auch drauf, Schnaps, Ausrufezeichen, kein Honig, weil es sieht wirklich aus wie ein großes Honigglas. Auch wenn die Spirituosen darin abgefüllt sind, sieht es eher aus wie ein Akazienhonig, wie ein Buchwaldhonig. Also sieht eher aus wie Honigvarianten als das. Das Etikett ist wirklich sehr klassisch gemacht. Ich glaube, dann geht man so ein bisschen auf den Schwarzbrennen-Moonshine-Stil drauf ein. O'Donnell steht drauf, harte Nuss, Moonshine. Dann, wie viel drin ist und ein paar Angaben auf dem Etikett. Sitzen hat auch in Berlin. Und alle drei Flaschen sind, Einmachgläser sind genau gleich. Bloß immer unterscheidet sich bloß die Sorte und natürlich dadurch die Farbe, wie es im Glas wirkt. Ja. Ja, sind wir durch. Ja, danke. Kurz vor Schluss haben wir noch einen Pflichtbesuch machen müssen. Was heißt Pflichtbesuch? Wir wollten da die ganze Zeit hin, wir haben sie bloß vertröstet, weil an dem Stand zu viel los war. Auch dem geschuldet, da der Barkonvent jetzt doch etwas länger geht und man auch längere, schönere Gespräche führen kann, hat sich das natürlich auch so ergeben, dass wir gesagt haben, mein Gott, wir müssen auf jeden Fall bei meinem Vetter mal vorbeigehen und gucken, was es da Neues gibt. Also und für diejenigen, denen das Wort Vetter nicht geläufig ist, der Cousin. Genau, der Cousin. Naja, also Vetter klingt wirklich seltsam. Und auf jeden Fall waren wir vor Ort und haben mit den zwei Jungs von The Bitter Truth gesprochen, die nicht nur The Bitter Truth haben, was verschiedene Bitters sind, ganz klassisch aus der Cocktailszene der frühen 20er, 30er Jahre, sondern auch einen Rum haben, Tiki Lovers heißt er. Und wir haben uns mal mit denen relativ intensiv unterhalten über ihr Produkt und über die Veranstaltung und haben eine kleine Auswahl aus ihrem Portfolio mal probiert und ganz, ganz viele Informationen rund um die Veranstaltung, Trends und Produkten erhalten. Aber ich denke, das kann euch der Alexander und der Stefan viel, viel besser erzählen. Darum sage ich mal, lass mal die beiden mal sprechen. Ja. Gut, wir sind jetzt hier wieder in Halle 7 und zwar bei einer Firma, von der wir schon mal was probiert haben, und zwar bei The Bitter Truth. Und vor uns stehen auch die beiden Inhaber, die auch ganz fleißig noch selbst den Standdienst machen. Und vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, wer ihr so seid und was ihr so macht. Also ich bin Alex, ich bin die kleinere Hälfte von The Bitter Truth und wir machen Bitters, Liköre und seit ein paar Jahren auch eine Rumlinie. Wir haben vor 12 Jahren angefangen damit. Davor standen wir beide als Barkeeper hinter der Bar und haben im Prinzip aus der Not eine Tugend gemacht, beziehungsweise wir haben halt damals Produkte, die auf dem deutschen Markt nicht verfügbar waren, wieder auf den deutschen Markt gebracht und natürlich in andere Märkte. Stefan Berg, auch früherer Bartender, 15 Jahre lang hinter der Bar tätig gewesen und viele Sachen konnte man einfach nicht kaufen. Am Anfang die Sachen für die eigene Bar gemacht und später dann, nachdem ich mit Alex kennengelernt habe, haben wir dann die Tugenden kombiniert und haben dementsprechend dann die ersten Produkte entwickelt und mittlerweile sind wir im 13. Jahr und unsere Produktpalette ist schon ziemlich weit ausgedehnt mittlerweile, von Bitters über Liköre, über Gin, über Rums und in Zukunft wahrscheinlich auch noch viel mehr, weil uns gehen so glücklicherweise nicht die Ideen aus. So, das heißt, wir sind heute auf der Barkonvent. Zum wievielten Mal seid ihr auf der Barkonvent und was ist dieses Jahr anders oder besonders? Also wir sind im Prinzip seit Anfang an mit dabei. Wir waren jedes Jahr hier, also vor 12 Jahren, glaube ich, ging es hier los und noch an einer anderen Location. Aber wir sind im Grunde genommen seit Anfang an mit dabei. Nur die Größe des Standes hat sich unwesentlich verändert, aber ist mittlerweile größer und wir haben auch ein bisschen was Hübscheres jetzt da stehen. Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass die Organisation sehr, also viel besser organisiert ist, auch was den Kundenfluss betrifft. Es ist alles etwas entspannter, es ist nicht mehr so dicht gedrängt. Man hat Zeit, um mit den Kunden zu sprechen, auch mal ein paar Details über das Produkt zu geben. Und man ist jetzt nicht immer nur der Getriebene und drei Reihen vor dem Stand, die alle zur gleichen Zeit kommen. Und das ist deutlich bereichern, muss ich sagen. Auch die Entzerrung auf 3 Tage tut der Sache wirklich gut. Jetzt seid ihr ja schon so lange im Barbusiness und auf der Barkonvent. Was sind so momentan die Trends, die man so entdecken kann? Oder was glaubt ihr, was sind so die Trends in der Szene, die gerade so kommen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, beziehungsweise ich meine, als wir damals angefangen haben, die Bitters zu machen, war Bitters noch kein Trend. Also könnte man fast sagen, dass wir den Trend mit kreiert haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, der nächste Trend wäre das und das und wir hätten aber schon was jetzt irgendwie in der Pipeline, dann würde ich ja jetzt irgendwie schon was vorwegnehmen, was andere Leute vielleicht jetzt irgendwie uns vorwegnehmen und mir ins eigene Bein schneiden. Ja, wie gesagt, wir haben immer neue Ideen, glücklicherweise. Und wir arbeiten auch schon wieder an neuen Sachen. Natürlich können wir denen natürlich nicht vorgreifen. Was jetzt gerade so eigentlich beginnt, ist die Wiederbelebung der tropischen Cocktails, wo man über viele Jahre doch auch Schindluder mitgetrieben hat. Die waren zwar immer präsent, aber man hat nicht so sehr den Fokus auf gute Zutaten gesetzt, abgesehen von frischen Säften und sowas. Das ist das eine, aber auch die Auswahl der Rums natürlich, die natürlich bei solchen Drinks ganz entscheidend sind. Und das kann man natürlich unter dem Deckmantel Tiki alles betrachten, muss aber zwangsläufig nicht so sein. Aber es war auf jeden Fall der Startschuss für unsere Überlegung, doch diesen tropischen Tiki-Cocktails wie den Mai Tai, wieder auch die karibischen Sachen, den Daiquiri und sowas, einfach mal wieder so ein bisschen frisches Leben einzuhauchen und wo man dann nicht auf die großen Marken einfach zurückgreifen muss zwangsläufig, weil sie preislich attraktiv sind, sondern dass man vielleicht den Fokus mal wieder etwas anders setzt und vielleicht einfach mehr Geschmack einfach in die Rums einbringt, indem man Blends kreiert, wie damals die alten Tiki-Ikonen wie Don the Beachcomber und so, die haben immer ihre eigenen House-Blends gemacht aus verschiedenen Produkten, die verfügbar waren. Und das war natürlich auch das Geheimnis ihres Erfolgs, weil sie hatten dadurch erstmal eine Individualität und die Cocktails oder die Drinks, die haben davon einfach massiv profitiert. Und das Thema haben wir uns zu eigen gemacht, greifen auf verschiedene Destillate zurück, die dann aufgrund ihrer regionalen Eigenschaften vom Aroma her einfach viel besser in die Drinks passen und sie gehen einfach nicht so unter, wie es bei vielen Standardmarken, die irgendwo an einem Ort produziert sind und nur einen Stil kreieren oder einen Stil darstellen. Also das ist unser Weg jetzt für den Moment mit der Marke Tiki Lovers. Und da passen natürlich auch die Produkte von Bittertuch hervorragend dazu, weil sich einfach alles ergänzt. Vielleicht noch ganz kurz an alle, die jetzt irgendwie vielleicht nachdenken, ein Barkonzept zu ändern oder vielleicht eine neue Bar aufzumachen. Hier mal so ein kleiner Appell. Macht doch einfach mal Tiki-Bars auf. Kauft euch ein bisschen Bambus, kauft euch schöne Bücher von damals, guckt euch an, wie die Bars in den 50er, 60er, 70er Jahren ausgesehen haben und macht einfach mehr Tiki-Bars in Deutschland auf. Bitte. Gut, wir haben auch ein kleines Produktportfolio von euch hier vorne stehen. Wir werden die gleich alle mal probieren. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen, ja, mal bei euch in eure Produkte einfach mal reingegriffen. Vielleicht mit was fangen wir an? Wir fangen ganz links an. Genau. Und vielleicht kannst du mal sagen, was da ganz links auf dem Tisch steht. Ganz links steht unser Tiki Lovers Pineapple, den wir bewusst nicht Rum nennen, sondern den nennen wir nur Pineapple. Er basiert auf einem kreierten Rumblend, wie gerade beschrieben. Und dieser wird aber zusätzlich noch mit einer Extraktion aus ganz reifem Ananas versetzt, die dann Zeit hat, sich zu harmonisieren. Dann wird es noch gefiltert, wird kein Zucker zugesetzt. Und der Rumcharakter kommt wunderbar zum Tragen. Man hat die volle Frucht. Es sind natürliche Noten von Ananas zu spüren, ohne dass der Rumcharakter ins Hintertreffen gerät. Es gibt natürlich eine weite Menge an so Flavored Rums, die da meistens auf dem billigsten Destillat basieren, wo dann irgendein künstlicher Flavor zugesetzt wird. Und da hat natürlich über die Jahrzehnte auch wurde sehr viel Schaden angerichtet. Und wir nehmen aber richtig volle Rums mit einem breiten Körper auch und natürlich auch natürliche Auszüge. Es war auch immer unser Ziel gewesen, nicht die gleichen Fehler zu machen, die über viele Jahrzehnte einfach gemacht wurden, um das Produkt einfach immer billiger am Markt anbieten zu können. Es gibt einen Punkt, wo man einfach qualitativ nicht mehr mitgehen kann, ab einem bestimmten Preislevel. Und das muss der Konsument auch irgendwann verstehen, weil sonst hat man einfach nur noch die billigsten Produkte, die dann auch natürlich so schmecken. Und das kann langfristig nicht das Ziel sein. Gut, dann lass uns mal probieren. Ja, wir fangen mit der Farbe an. Also Medium Amber, also mittlere Bernsteintönung. Sehr klar. Und ja, man riecht sofort die Ananas durch und natürlich auch so ein bisschen Rum. Also ich bin gespannt. Ja, sehr schön. Es kommen mal gleich die Fruchtnoten. So richtig Ananas merkt man aber erst so in der Mitte. Und dann natürlich den Rumgeschmack. Auch gerade im Abgang nimmt man nochmal so ein bisschen die Rumtönung. Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, Zitrus, Aromen. Also sehr schön und auch sehr deutlich diese Mischung aus Rum und Ananas auch ausgewogen. Also sehr angenehm. Relativ, also mittellang nur im Abgang. Ich hätte gedacht, das hält länger an. Aber ist dann halt doch noch immer so ein leichter Ananas-Geschmack im Mund. Also in der Nase merkt man auf jeden Fall die frische Ananas. Man merkt auf jeden Fall so einen leichten Alkohol, so einen leichten gerösteten Alkoholgeruch, also einen gerösteten Pineapple-Geruch mit Alkohol. So rum ist richtig. Der erste Sip. Ja, man merkt doch die Fruchtigkeit. Der Ananas ist sehr dominant. Der Rum ist sehr präsent, auch im Abgang sehr präsent. Wird zum Schluss dann etwas trocken gehen und man merkt den Alkohol, der dann auch dann zum Schluss aber nicht unangenehm ist. Es ist nicht so sehr scharf, nicht sehr brennend, sondern doch relativ hoch eingebettet. Man sieht auch, es ist bei 45%, aber so stark würde ich ihn gar nicht einschätzen. Ja, es ist warm in der Textur, also gerade dann auch doch angenehm im Mund. Mhm. Wie war denn da euer Fokus bei diesem Tiki Lover? Der Fokus, also grundsätzlich, egal was für ein Produkt wir machen, ob das jetzt irgendwie Tiki Lover oder Bitter Truth ist, die Produkte müssen immer so gut sein, dass man sie pur trinken kann. Auch wenn natürlich jetzt irgendwie die Liköre bei Bitter Truth und speziell jetzt irgendwie bei Tiki Lovers die Rums vorwiegend für Cocktails verwendet werden würden, wahrscheinlich. Aber trotzdem, also für jemanden, der halt nicht nur süße, weiche, leichte Rums jetzt irgendwie bevorzugt zum Trinken, sondern jemand auch, der mal ein bisschen auf Rums mit Bums steht. Wir reden jetzt über Jamaika oder Rums, Demerara Rums oder auch Martinique Rums, also Agricole Rums. Der ist auch mit einem Tiki Lover Pineapple oder auch mit einem Dark Rum, wenn man die 57% verträgt, der ist dort gut aufgehoben. Aber wie gesagt, vorrangig werden die Rums wohl in Cocktails verwendet, in typischen Tiki-Cocktails, Mai Tais, Zombies, der weiße Rum, der ist super für Daiquiris, Mojitos, aber auch zum Beispiel dadurch, dass es ein weißer Rum ist, der aus gelagerten, nicht gelagerten Rums besteht, dann am Schluss jetzt irgendwie Aktivkohle gefiltert ist und der bringt halt sehr viel Aroma mit und funktioniert natürlich jetzt irgendwie ganz anders. Auch in Tiki Drinks, Mai Tai, Blender's Punch, West Indian Punch und so weiter. Okay, was ist das zweite Produkt, was wir hier haben, Alex? Das zweite Produkt schließt sich dem Tiki Lovers rum auch in diese Tiki-Richtung an. Kommt aber auch von Bitter Truth als Marke. Ist unser Golden Falernum, der natürlich auch viel Historie hat und ursprünglich aus Barbados stammt. Oftmals ist es leider so gewesen über die letzten Jahre, dass entweder ist er gar nicht erhältlich gewesen oder es war halt ein Zuckersirup, wo man ein bisschen Gewürz zugegeben hat. Und dadurch, dass Barbados natürlich auch eine rumproduzierende Insel ist, ist natürlich das auch logisch, dass da auch ursprünglich Rum verwendet wurde. Und wir haben hier aber auf drei Sorten Rum zugegriffen. Natürlich Barbados, um für die Heritage, also quasi für das Andenken, für die Geschichtsbücher. Aber auch mehr blumigen Trinidad Rum und natürlich auch Jamaika Rum, der natürlich ordentlich Rückgrat mitbringt und auch die schönen Esternoten sich perfekt dort einblenden. Was danach passiert, nachdem dieser Rumblend kreiert ist, wird dem natürlich Rohrzucker zugesetzt und natürlich viele Gewürzauszüge, weil die Karibik auch sehr reich und bekannt für ihre guten Gewürzqualitäten sind. Da fließen dann natürlich solche Sachen rein wie Ingwer, wie Vanille, wie Limetten oder Mandeln zum Beispiel. Und das ist natürlich dann alles das Ziel gewesen, dieses in eine Harmonie zu bringen, dass der Rumcharakter zum Tragen kommt und natürlich auch, dass die Gewürznoten sich mit den Rumnoten natürlich in perfekter Harmonie befinden. Auch ist der Alkoholgehalt höher. Oftmals ist es so, dass man Verlernungs teilweise auch sogar antialkoholisch bekommt, was eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist. Und unser Golden Falernum hat 18% und lässt sich wunderbar eigentlich mit allem komponieren. Alles, wo man ursprünglich einfach nur Zucker nimmt, lässt sich das wunderbar einbinden. Es macht eine wunderbare Margarita, muss ich sagen. Das ist natürlich das traditionelle Rezept. Denkt man immer, das ist jetzt unerschütterlich. Aber wenn man diesen Orange-Likör dort mal rausnimmt und den Falernum rein, das öffnet doch sehr die Augen. Und wir sind damit in Amerika auch sehr erfolgreich. Und die Margarita ist dort einer der Best-Selling Drinks. Und ist es mir sogar schon gelungen, Mexikaner davon zu überzeugen, dass das mit dem Golden Falernum echt eine Alternative ist. So, dann probieren wir das mal aus, wie das so schmeckt. Genau. So, ja, also sehr hell, helles Gold in der Farbe, Geruch, ja, man riecht Gewürze, auch Zitrusnoten, ja, und dann probiere ich es. Milder Geschmack, so ein bisschen Mandelnuss im Geschmack. Muskatnuss, würde ich sagen. Ja, Muskatnuss ist deutlich. Süß. Leichte Fruchtnoten. Auch so ein bisschen würzig, also Pfeffernoten. Und die bleiben auch so ein bisschen im Finish. Obwohl das ein kurzes Finish ist. Ja, also war ganz toll. Hier merkt man doch, dass die Zitrusnoten sehr dominant sind, aber auch so eine nussige Mandelnote ist definitiv spürbar. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Oh ja, am Anfang kommt eine sehr starke Süße, die aber dann eingefangen wird von einer starken Fruchtnote mit ganz leckeren Aromen. Wie gesagt, Mandel, Ingwer spürt man, das ist eine leichte Schärfe durchs Ingwer. Und im Abgang merkt man auch, der ist zwar nicht sehr nachhaltig, aber das Ingwer bleibt auf der Ende der Zunge einfach kleben. Und dadurch wirkt er auch sehr, sehr dick und sehr breit. Auch im zweiten Sip merkt man definitiv die Zitrus-Mandelnote und das Ingwer ist wirklich zum Schluss sehr, sehr schön präsent. Sehr schön. Ich kann noch mal was zum Namen sagen, Falernum. Das ist natürlich für den Sprachwissenschaftler eine Herausforderung. Also jamaikanisches Kreol. Fa ist die Obligativpartikel, also die Obligativpartikel, die halt ausdrückt, dass man was tun muss. Am Ende ist der Transitivmarkierer und das eigentliche Verb ist lernen in der Mitte, was natürlich lernen heißt. Also to learn auf Englisch. Und das heißt, du musst es lernen. Nämlich das Rezept. Hat also nichts mit dem römischen Wein zu tun. Okay, wieder was gelernt. Okay, was ist das dritte Produkt, was ihr uns hier probieren lässt? Also das dritte Produkt ist im Prinzip unser neuestes Baby, könnte man sagen, dessen Geburt relativ lange gedauert hat, beziehungsweise das Machen hat lange gedauert. Also wir haben an dem Projekt bestimmt an die 10 Jahre gearbeitet, bis wir mal die Rezeptur so weit hatten, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt so weit, dass wir es wirklich den Barkeepern anbieten können. und es ist halt was sehr Spezielles, weil wir haben eine Replika von einem sehr alten Produkt gemacht. Und zwar der Bitter, der als erster Bitter erwähnt wurde in dem allerersten Cocktailbuch von Jerry Thomas aus dem Jahre 1862. Das Produkt hieß ursprünglich Boca's Stomach Bitters, man hört schon raus. Es war ein medizinisches Produkt, das heißt ein Magenbitter, der bei Magenverstimmungen oder generell bei Unwohlsein getrunken wurde. In dem Buch wird er aber als Bogarts beschrieben. Und zwar hatte das wahrscheinlich den Grund, dass der Setzer ein bisschen falsch in die Buchstabenkiste gegriffen hat. Vermutlich. Später haben sie bei der zweiten oder bei der dritten Edition war es, glaube ich, haben sie diesen Fehler korrigiert und es hieß dann Boca's. Aber weil wir im Prinzip, es gab ja diesen Boca's, der vor ungefähr 100 Jahren vom Markt verschwunden ist, und es ist eine Referenz an Boca's auf der einen Seite, es ist aber auch eine Referenz an Jerry Thomas bzw. das Buch, und heutzutage kann man eine Cocktailzutat natürlich nicht mehr als medizinisches Produkt auf den Markt bringen. Insofern haben wir gesagt, okay, wir behalten diese falsche Buchstabierung bei und nennen unser Produkt nicht Boca, sondern Bogart. Mit dem Inhalt alleine war es natürlich aber nicht getan. Das heißt, die Flasche, die damals verwendet wurde von der amerikanischen Firma, ist eine sehr spezielle. Die war sehr populär im 19. Jahrhundert. Die hieß Lady Leg, also Frauenbein, weil sie halt geschwungen ist wie ein Frauenbein, zum Teil wenigstens, vielleicht der Halsteil, der untere Teil eher weniger. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Flasche, aber heute nicht mehr erhältlich. Das heißt, man muss sie speziell herstellen lassen. Glücklicherweise haben wir Flasche plus Produkt zu Hause in Originalzustand, sogar noch mit Korken drin und Wachssiegel obendrauf. Und über die letzten 10 Jahre haben wir immer wieder mit einer Nadel oder mit einer Spritze etwas extrahiert, haben das auch im Labor untersuchen lassen, was allerdings keine Ergebnisse gebracht hat. Also man musste sich wirklich sensorisch diesem Bitter annähern, und wir haben immer wieder dran gearbeitet an der Rezeptur, und es gab da auch den einen oder anderen Rückschlag, bis wir irgendwann vielleicht auch die Reife hatten und die Erfahrung, das Produkt genau so zu machen, wie es damals geschmeckt hat. Und das, was wir jetzt heute haben, den Bitter Truth Bogart's Bitters, ist wirklich sehr, sehr nah dran. Also näher dran kann man nicht kommen. Ja, mach rein, komm. Wir sind jetzt keine Geizhälse. Ja, auch nicht zu viel, ne? Also. Muss noch was übrig bleiben. Ja, also ganz dunkel. Also dunkel Bernstein, aber sogar noch dunkler eigentlich. Geht ins Schwarze. Also hat schon was Medizinisches vom Aussehen. Der Geruch ist aber sehr fein. Also da ist die Medizinnote nicht so. Bisschen würzig. Ja, so ein bisschen nach China-Rinde ist in der Nase. Und so schmeckt es auch. Oh, das schmeckt sehr medizinisch. Oh, wird dann immer bitterer zum Schluss. Also schmeckt auf jeden Fall nach was Besonderem. Hat sogar so ein bisschen noch so eine Weihnachtsgewürznote. Also interessant und wirklich außergewöhnlich. Auch nachhaltig. Also der Geschmack hält an. So in der Nase ist es wirklich, erinnert mich das so ein bisschen an einen Magenbitter, einen deutschen Kräuter. Nur nicht so stechend in der Nase, sondern eher würziger, also als ob da mehr Würze dran wäre. Jetzt nehme ich mal einen Sip. Man merkt, auf der Zungenspitze legt sich so eine gewisse Bitterheitsnote ab. Und der Geschmack wandert aber dennoch weiter nach hinten ans Ende. Da merkt man sehr starke Lakritznote, sehr stark Anisnote, die ich durchschmecke. Süßholz oder irgendeine Rinde ist auf jeden Fall drin, das merkt man auch ganz stark. Und der Geschmack, der bittere Geschmack geht dann langsam in sowas Lakritziges über. Ist noch ein zweiten Sip? Auch beim zweiten Sip merkt man definitiv neben der Lakritze auch diverse Kräuter, die da mitverarbeitet sind. Und im Abgang, zumindest an der Zunge bleibt er gut kleben, im Gaumen ist der Abgang eher so medium, aber auf der Zunge ist er doch sehr, sehr präsent. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was wir da trinken und für was das am besten geeignet ist. Also wie gesagt, also es war halt der erste Bitter, der offiziell erwähnt wurde, oder es war die erste Wahl von Jerry Thomas, wenn er Cocktails gemacht hat. Man muss jetzt allerdings wissen, dass damals in den 1960er Jahren der Cocktail nicht der Begriff für alle Mixgetränke generell war, sondern es war damals eine von vielen Trinkkategorien, also Mixed-Drink-Kategorien. Das heißt, es gab den Cocktail, es gab natürlich auch Punches und es gab Slings und es gab Fizzes und viele mehr. Und der Cocktail bestand aus einer Basisspirituose, normalerweise entweder Zucker oder einem Likör und Eis und Bitters. Und im allerersten Cocktailbuch von Jerry Thomas findet man im Prinzip nur eine Handvoll Rezepte jetzt irgendwie für Cocktails. Und man kann ihn natürlich pur trinken, wie wir gerade festgestellt haben. Das Interessante, was ich noch hinzufügen möchte, ist, wenn man so ein bisschen wartet und der so im Mund verweilt, und man stellt sich so Cola vor, diese Cola-Aromen, dann merkt man schon, es kommt aus einer Zeit, als auch Coca-Cola erfunden wurde, Pepsi-Cola, und die hatten natürlich auch ähnliche Kräuterkombinationen und Ingredienzien, die sie verwendet haben für ihre, naja, es war ja auch damals ein medizinisches Produkt. Na, jedenfalls würde ich den Bogart's Bitters am ehesten in klassischen Cocktails sehen, wie zum Beispiel den Manhattan oder dem Old Fashioned. Am Schluss bleibt es natürlich dem Barkeeper überlassen, jetzt wo er den noch mit einsetzt. Durch die schöne dunkle Färbung ist er auch sehr geeignet, um die Haare nachzufärben, wenn man mal jetzt nichts anderes zur Hand hat. Und er könnte zum Beispiel auch zum Polieren von Schuhen verwendet werden. Das Zeug muss ja auch leer werden. Okay, vielen Dank. So, nachdem wir jetzt den Bitter pur probiert haben, hat uns der Alex das Ganze mal in einen fertigen Drink gemixt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, was wir jetzt hier im Glas haben. Also wir haben jetzt einen der Tequila was rums, den weißen, den ich nochmal für den Barkonvent für 3 Monate in ein kleines Fässchen gepackt habe, um da einfach ein bisschen so frischen Fasscharakter zu bekommen. Den haben wir als Basis benutzt und dann ganz einfach ein bisschen Zuckersirup rein und 2 Dashes von dem Bogart's Bitters. Das Ganze auf Eis gerührt und mit einer schönen Zitronenzeste abgespritzt. naja, also mir hat er geschmeckt. Ja, was ist es denn nun? Das haben wir ja nicht aufgenommen. Das ist ein Old Fashioned, oder? Das ist ein Old Fashioned Rum Cocktail, würde ich sagen. Ja, klasse, sehr ausgewogen. Also ganz zarte Bitternote, so ein Hauch. Also so muss das eigentlich sein. Und vor allen Dingen, wir hätten das filmen müssen. Der Alex ist wirklich, also ausgebildeter Barkeeper, der hier das wirklich kunstvoll zubereitet hat und wirklich nach dem Handbuch mit Abschmecken und allem, was man selten sieht an deutschen Bars, selbst in sehr teuren Locations, so professionell. Also wirklich außergewöhnlich. Und wie gesagt, wenn man ja gleich schon beim Geruch kommt, natürlich die Zitronenzeste durch und dann auch die Farbe, also richtig so Bernstein. Sorry, just wanted to say hello. Und im Geschmack ganz toll. Also es ist sicherlich kein leichtes Getränk, das schmeckt man schon, aber es hat einen ganz edlen Geschmack, weil so verschiedene Noten kommen und die Bitternote kommt dann wieder später erst, aber ist eben ganz fein und das ist eigentlich das Tolle an der Sache. Also es ist wirklich ein vorbildlicher Cocktail. Ja, in der Nase. Schön old fashioned. Bitternote, Zitronenzeste. Sehr, sehr ausgewogen. Oh ja. Also, so wie er sein muss. Die Bitternote kommt sehr schön zum Schluss. Sehr elegant, nicht kratzend, sondern ist in dem Cocktail wirklich ideal eingebunden. Da merkt man jetzt gar nicht diese Schärfe der Lakritze, die ich vorhin so als pure Spirituose geschmeckt habe. Ist ja quasi fast weg, aber dennoch ein Tick da, dass es also nicht ganz so langweilig wirkt auch zum Schluss. Und dadurch macht es auch eine schöne Herbe. Hm? Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das waren jetzt unsere Sonderentdeckungen. Wir haben ja auch mitgewirkt sozusagen beim Social Media Team vom Bar Konvent. Und da gibt es ja auch eine Reihe von ja, kleinen Videos, wo wir auch als Interviewer dabei sind. Du hast zum Beispiel mit Martin Hudak über Kaffee gesprochen. Ja. Ich mit Malte Brusermann von Weldebräu und mit noch einem anderen Österreicher. Die Österreicher sind da, glaube ich, auch ziemlich gut vertreten. Ja. Dr. Robert Biernecker von Koval. Also diese Videos verlinken wir natürlich in den Shownotes. Die sind zum Teil interessant, auch zum Teil recht ausführlich. Ja, also wie gesagt, am besten anschauen. Und naja, so ausführlich sind es nicht, weil man natürlich jetzt hier für diese Präsentation vom Barkonvent dann immer das nur auf das Wesentliche zurechtgeschnitten hat und es nicht so ausführlich veröffentlicht hat. Aber unsere Gespräche waren schon ziemlich ausführlich, sodass es hier so ein bisschen so einen Ausschnitt gibt, der aber sicherlich auch interessant ist. Also von daher kann man das nur empfehlen. Ja, okay. Empfehlen können wir die Veranstaltung insgesamt. Insgesamt, ja, ich glaube, ich habe im letzten Podcast auch schon erwähnt, nächstes Jahr sind wir mit dabei. Das Datum steht schon fest, wann sie stattfinden wird. Für alle, die vielleicht auch da Interesse haben. 7. Na gut, bis ist eine Fachausstellung. 9. Oktober, genau. Wer also in dem Gastro-Business unterwegs ist und davon noch nicht gehört hat, ist ein großer Fehler. Das ist eure Veranstaltung, da müsst ihr quasi hin. Mhm. Sich rechtzeitig um Karten kümmern, weil ausverkauft ist ausverkauft und es war dieses Jahr quasi nichts zu bekommen. Es war fast kongressähnliche Zustände, wo Leute mit Plakaten davor standen. Eintrittskarten gesucht haben, ganz verzweifelt. Also es ist schon, schon wichtig, dass man sich da rechtzeitig kümmert. Nicht nur für Peiler. Es lohnt sich also da auch da fürs Newsletter-System zu anzumelden, weil da kriegt man auch die Informationen, wann der Vorverkauf startet und so weiter. Mhm. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, ja dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Themenkomplex doch jetzt erstmal durch. Ja. Und ich denke, ja klar, wir werden natürlich noch weiter von unseren Eindrücken da zehren. Wir haben uns ja auch verschiedene Sachen zugelegt als Follow-up. Ja. Und das werden wir natürlich hier auch dann nochmal thematisieren. Also der Barkonvent wird uns auch noch weiter beschäftigen, allerdings dann mehr so indirekt, weil wir die Sachen, die wir da kennengelernt haben, aufgreifen werden und dazu natürlich dann noch weitere Folgen des Genusscasts machen werden. Definitiv, ja. Auch da muss ich einfach sagen, die Bandbreite und was da geboten wird und was auch für meine eigene Entwicklung und Kennenlernen durfte vor Ort, war halt schon enorm. Das ist also, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich wieder so viele mitnehme und so viel lerne und das so toll finde. Also super, definitiv. Ja. Ja, dann. Würde ich sagen, ja, wünschen wir einen schönen Jahresabschluss. Richtig. Möglicherweise sieht man sich auf dem Chaos Communication Kongress. Genau. Ja. Und wenn nicht, dann guten Rutsch. Guten Rutsch, bis nächstes Jahr. Ja. Danke, bis dann. Tschüss.